Herzlich willkommen zu unserer finalen Folge unseres Game of Thrones Podcasts hier bei Fortsetzung.tv. Wir haben uns in der großen Runde zusammengefunden, wieder in der Viererbesetzung, die wir schon zum Staffelabschluss der fünften versammelt hatten. Der Olaf ist uns leider kurzfristig ausgefallen, aber ich begrüße ganz herzlich die Jenny und frage sie auch gleich, was sie denn so für eine Meinung von der Staffel bisher hatte. Hallo erstmal. Ich fand, die Staffel war für mich ein einziges Auf und Ab, manchmal in einer Folge von Szene zu Szene. Deswegen kann ich sie nicht rückhaltlos umarmen. Ich hatte manche Folgen fand ich sehr gut, manche Szenen fand ich großartig, allein die Szene zwischen Sansa und Brienne, wo Brienne den schwört, zum Beispiel. Und dann gab es aber einige Plot-Entwicklungen, wo ich Probleme hatte. Probleme, die ich vielleicht so in dem Ausmaß noch nie mit Game of Thrones vorher hatte. Du schreibst ja auch Folgenkritiken. Bei wo machst du das? Sag mal kurz. Ich schreibe bei moviepilot.de immer die Recaps für Game of Thrones seit der zweiten Staffel, glaube ich, ja. Haben wir verlinkt. Ah, super. Unser zweiter Gast ist der Simon. Und hallo. Simon, meine erste Frage an dich ist, wenn du die Staffeln so vergleichst, wo würdest du die sechste Staffel einordnen im Vergleich mit den anderen? Na, ist schon schwer zu sagen. Also ganz vorne mischt die sechste Staffel jetzt auf jeden Fall nicht mit. Ich fand, sie war schon besser als die fünfte Staffel, weil in den fünften Staffeln hatten sie mehr Probleme gehabt. Die Situation für die war in der fünften Staffel schwieriger, die letzten Plots zu verwursten und gleichzeitig schon mit eigenen anzufangen. Und für mich ist es, die sechste Staffel ist schon herausragend in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, sie steht am Ende einer langen Entwicklung, in der die Serienmacher einfach gemerkt haben, dass sie einfach schon so viele Standards und Erzählkniffe entwickelt haben, dass sie jetzt auf Autopilot quasi das Ganze nur noch runterspulen. Und es immer noch schöne Momente gibt auf jeden Fall, aber dass sie sich viel mehr auf ihre Klischees verlassen und ja, man merkt halt schon auch, die Vorlage fehlt irgendwo. Und du machst ja auch sehr, sehr aufwendige Recaps. Wie heißt deine Seite? Negativfilm. Negativ-film.de. Ein Filmblog aus Mainz. Auch die haben wir verlinkt. Und last but not least ist der Jens zum vierten Mal diese Staffel wieder dabei. Und meine Frage an den Jens ist, du bist ja ein großer Buchkenner. Wie schaut es jetzt in der sechsten Staffel aus, wo du quasi nicht mehr so einen Informationsvorsprung hattest? Guten Abend erstmal in die Runde. Und wie sieht's aus? Also es gab immer noch in der sechsten Staffel viele Plots, die auch in den Büchern noch vorkamen. Und mir geht's gar nicht so sehr um Buchvorsprung zu haben, sondern den größten Spaß habe ich eigentlich am Spekulieren darüber, wie sich das Ganze weiterentwickelt und wo das Ganze hingehen soll. Und da das Ende sich ja im Prinzip nicht unterscheiden soll, worauf die Serie und die Bücher zusteuern, nur dass der Weg dahin halt andere Wege geht, spielt das gar keine so große Rolle und ich genieße beide Quellen getrennt voneinander, soweit das geht, sehr und freue mich genauso auf das echte Winds of Winter Buch, was ansteht und die möglicherweise noch zwei folgenden Bände, weil ich nicht glaube, dass es sich mit sieben getan ist, und die beiden verbliebenen Staffeln. Mal schauen, ob du diese Bände noch alle erleben wirst. Nicht den Teufel an die Wand malen. Der Olaf ist leider erkrankt. Wir wünschen ganz, ganz gute Besserung. Aber der hätte uns hier alles verhustet. Deswegen haben wir ihn wieder auf die Reise nach Heilung geschickt. Solange wir ihm nicht Qui-Burn vorbeischicken. Genau. Eine kleine Formalität noch. Wir hatten ein Gewinnspiel und er hat das E-Mail schon bekommen, aber ich gratuliere ganz herzlich dem Stefan aus Karlsruhe, der eine Komplettausgabe bekommen wird von Ein Lied von Eis und Feuer. Und wir hoffen, dass er die Synchronfassung guckt, weil in dieser Ausgabe alle Namen eingedeutscht sind, was für die Anfänger oder die mit der Serie anfangen, vielleicht noch erträglich ist, aber für alle, die vor 20 Jahren angefangen haben, diese Bücher zu lesen, die werden wahrscheinlich nicht so glücklich damit. Ich würde jetzt sehr gerne eine Eindeutschungsdebatte führen, aber dann kriege ich wieder eine am Deckel. Stefan, wenn du die Bücher bekommst, wir würden uns freuen über ein Unboxing-Foto oder Video. Vielleicht möchtest du uns das schicken. Und, wie du alle Bände, alle Seiten einmal umblätterst. Genau. Und vielleicht bist du ja irgendwo auf Urlaub im Sommer in Belfast, Valencia, Dubrovnik und kannst vielleicht on location ein Buch lesen. Und das wäre ein Hit-Foto. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ansonsten, die Formalia sind erledigt. Und dann gehen wir doch gleich in die Folge, dieses lange, überlange Finale. 65 Minuten. 98 mit Abspann. Ja, ach Gott. 65 Minuten Spielzeit. Ich würde gerne anfangen in Essos, wo endlich sich dieser Tross von Daenerys in Bewegung setzt. Jetzt muss mir der Jens kurz helfen, hier den Überblick behalten. Was denn genau dort jetzt passiert ist, wo haben wir letzte Woche aufgehört und was wurde jetzt noch alles in Bewegung gesetzt? Also im Prinzip setzt Danny dort jetzt ihren Statthalter ein, also lässt Dario ihren Liebhaber zurück, was auch einer der rührendsten Momente ist, zumindest so, wie sie dann mit Tyrion drüber spricht. Was tief blicken lässt. Und einmal, ich fand die Wahl etwas merkwürdig. Ich hatte ja schon im vorigen Podcast eher spekuliert, dass die Dosh Kalin den Auftrag erhalten, also die Karl-Witwen der Dothraki, dass die ja eine Art Friedensherrschaft einführen sollen in Meereen und überhaupt in der Slaver's Bay, wie sie es halt eben auch schon in Dosh Kalin am Start hatten, und deswegen hat mich jetzt etwas überrascht, dass ausgerechnet Dario diesen Job zugetragen bekommt und dort zurückgelassen wird. Aber ist sicher sinnvoll für Danny, nicht erpressbar zu sein, wenn sie diesen Ballast mit nach Westeros schleppt. Und was noch? Ja, sie ernennt Tyrion zu ihren Flügeln, nee, zu ihrer Hand, ihrer rechten Hand oder linken Hand, ist sie Linkshänderin? Bin ich überfragt, jedenfalls, sie ernennt Tyrion zu ihrem Chefberater, zu ihrer Hand, und die beiden haben eine wirklich schöne, bewegende Szene, wie ich fand, und damit brechen sie eigentlich schon auf. Dann gibt es ja noch diese Sache mit der Flotte am Ende, aber das ist dann ja schon ein Zeitsprung. Und soweit wolltest du, glaube ich, jetzt noch nicht vorspringen, oder? Noch nicht. Ich wollte auch noch den Simon fragen. Danny beweist hier gutes Management mit Tyrion als demjenigen, dem sie am meisten vertraut, und B, indem sie Dario zurücklässt. Ja, ich fand es auch großartig, dass sie Dario zurücklässt, nicht nur, weil mir der Charakter doch auch jetzt weniger gefallen hat als andere Begleiter und Begleiterinnen von Danny, sondern auch, weil es auch zeigt, dass Danny, wie auch andere Figuren, natürlich die starken Frauenpersonen sind, die jetzt die Führung übernehmen werden, endgültig in Westeros. Und bezeichnenderweise umgibt sie sich ja auch nur mit Frauen. Der starke Frauenverbündete, wie wir noch herausfinden werden. Nicht nur die Yara, sondern sie gewinnt auch noch andere. Und mit Männern, die sozusagen, ja, nur noch halbe Männer sind oder Männer, die eine andere Art von Männlichkeit repräsentieren, nämlich halt Bastards, Theon. Cripples and Broken Things. Genau eben diese, und der Supermacho, der wird zu Hause gelassen, was auch eine sehr gute Idee ist, auch weil sie natürlich in Meereen viele Entscheidungen auch getroffen hat, die dann doch eher emotional gesteuert waren durch Darios Anwesenheit. Und ja, mich hat es auch sehr berührt und mich hat es auch erstmal wieder beruhigt, dass sie den Wert von Tyrion erkannt hat. Denn in der Folge davor, als sie zurückkam nach Meereen, konnte sie ja erstmal nicht wirklich erkennen, was sich gebessert hat, denn die Stadt war genau unter Belagerung. Und er stammelt sich ja einen ab, um zu sagen, was er eigentlich geleistet hat. Und eigentlich ist er gerade die Beschüsse der Galeeren beweisen eigentlich das Gegenteil. Aber sie merkt, sie braucht ihn, und zwar nicht nur als Hand, als jemanden, der sie berät, sondern auch als Freund. Ich fand diese Szene sehr schön, weil sie wirklich vom Thronsaal, vom Thron herunter geht, sich auf zu ihm sitzt, sie auf eine Augenhöhe reden können. Und er auch jemand ist, der wiederum ihre Menschlichkeit noch bewahren wird. Denn was meine Spekulationen ja immer angehen, ich sehe ja auch voraus, dass Danny große Gefahr tritt, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, dem Wahnsinn zu verfallen und das Motto ihrer Familie Fire and Blood bis zum Letzten durchziehen zu wollen. Da ist es halt sehr schön, dass sie Tyrion mit sich nimmt, ihn nicht nur als Berater, sondern auch als treuen Weggefährten erkennt. Du hast gesagt, der Wert von Tyrion, das ist ein Punkt, den ich unbedingt aufwerfen möchte. Ich finde nämlich, dass Tyrion die ganze Staffel über völlig, völlig überflüssig war. die Jenny lacht. Was hältst du davon? Ja, überflüssig würde ich Tyrion nie nennen, weil er einer der Gründe ist, warum ich überhaupt weiterschaue. Aber ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, warum... Also ich kann natürlich mir hinzudenken, warum sie Tyrion als Hand da ausweichen mit dem Posten. Und ich kann mir auch vielleicht irgendwie herleiten, warum Dario und Meereen zurückbleiben soll. Aber für mich, wenn ich jetzt mal wirklich darauf schaue, wie die Figuren angelegt sind und was sie bisher geleistet haben, kommt mir es eher so vor, als wird Meereen sehr schnell einfach vom Tisch gewischt, ohne sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was Danny in der Slaver's Bay bzw. Dragon's Bay angerichtet hat mit ihrer Befreiungsaktion. Also es wird Danny, das was Danny ja in dieser Staffel mit herausgefunden hat oder in den letzten Staffeln, ist ja, dass sie keine Regierende ist, sondern eine Eroberer, was auch immer, Conqueror halt. Ich verstehe, dass sie deswegen Tyrion braucht. Das kann ich mir erklären, aber Tyrions Taten in der Staffel rechtfertigen das nicht. Genauso wenig, wie ich Dario irgendwie einen Verwalter sehe. Dario ist der, der einfach losreitet mit, der einfach mit Jorah losreitet, um seine Geliebte da zurückzuholen. Also der ist, ich glaube nicht, dass er weniger Gefühlsmensch ist als Daenerys. Außerdem hat er einfach so seine beiden oder seine Kollegen da abgemurkst, um mit ihr da gemeinsame Sache zu machen, soweit ich mich erinnere. Und ich sehe ihn nicht als Regierenden. Und ebenso hat Tyrion, kam es mir so vor, als wär Tyrions Regierung natürlich von Problemen gebeutelt. Das ist ja auch gut in der Storyline. Soll ja nicht immer alles funktionieren, sonst wirkt es unrealistisch. Aber was hat denn bei ihm funktioniert? Also das, was ich mit am interessantesten fand, war seine Kollaboration mit dieser roten Priesterin. Aber was wird daraus? Das war eine gute PR-Aktion. Ja, aber darüber hinaus, die ganze... Also das, wo dann die Leute mal Think Pieces schreiben und sagen, Meereen ist wieder Irak und was weiß ich, das ist das Potenzial, was in Game of Thrones, glaube ich, steckt, diese Parallelen zur realen Welt, aber es wird nicht zu Ende gedacht im Meereen-Strang. Es wird nicht überlegt, was die Konsequenzen von der Kollaboration mit Fanatikern in Meereen ist. In anderen Strängen machen sie es besser. Was ja auch sehr interessant ist, dass der Konflikt mit den Drachen auch gar nicht mehr geklärt wird. Ich meine, wovon ernähren sich denn jetzt die Drachen? Ernähren sie sich weiter von Menschenfleisch? Das ist doch auch der Grund, warum sie die erst weggesperrt hat, weil sie ja diese Wildheit, dieses Monströse, was ja auch in Danny drinsteckt, dieses Unmenschliche, sie hat es ja verdrängt, weil sie diese Person nicht sein will. Und dann kommt sie wieder, die Drachen brechen einfach aus den Katakomben aus und irgendwie ist dieser Konflikt auch dann, hat sich auch in Feuer aufgelöst, in Luft aufgelöst. Man merkt schon wirklich, dass sie einfach keine Lust mehr haben auf Meereen und so schnell wie möglich die Segel setzen, um einfach rüber zu gehen nach Westeros, um dort weiter erobern zu können. Ja, auch ein bisschen merkwürdig, dass sie von Yara und den Ironborn verlangt, dass die auf ihre Traditionen verzichten und die einfach mal über Bord werfen, ihrem ertrunkenen Gott zu. Und während sie gleichzeitig das größte Kalasar hinter sich hat, dem sie genauso erklären muss, okay, aber das hier mit Versklaven und Vergewaltigen und Morden, das muss hier auch bei euch jetzt aufhören. Sonst alles in Butter hier. Ist genauso ungeklärt und kam halt so ein bisschen aus dem Nichts. Und bei Tyrion haben sie halt leider versäumt, den spannenden Dialog stehen zu lassen, weil als sie unter Beschuss da oben in der Pyramide standen, da war Danny eben in diesem Mad King-Modus und sagt, wir brennen halt alles nieder, und Tyrion sagt, nee, ja, mach mal langsam. Und wie sie dann davon überzeugt hat, jetzt nicht komplett durchzugreifen, sondern nur hier so quasi symbolisch ein paar Schiffe zu verbrennen und den Rest der Schiffe zu benutzen, um nach Westeros zu segeln, das wäre spannend gewesen zuzuhören. Viel spannender als diese Witzerzählereien oder Tyrion, der da rumstammelt vor Daenerys. Es wäre wirklich spannend gewesen, das zu hören, wo hier und wie er es schafft, ihr Vernunft in den Kopf zu reden. Aber das haben sie versäumt, leider. Auch die Szene, wo er die Drachen loskettet, fand ich jetzt retrospektiv total unnötig, weil wenn die da aus dem Steinverlies raus können, können sie aus den Ketten auch raus. Also, weil Metall auch noch schmilzt, ne? Bekanntlich. Jein, da ist vielleicht noch was anderes, schwingt damit, weil warum haben die Drachen Tyrion nicht verbrannt? Ja, ne? Aber das wurde nicht aufgelöst, es hat keine Rolle gespielt. Die Drachen waren dann einfach da in dem Moment, wo sie gebraucht wurden. Und sie mussten nicht aktiv gerufen oder geholt werden oder befreit werden, sondern sie sind selbst gekommen. Aber egal. Ich fand Tyrion, ich fand's gut, dass er, oder ich finde es die richtige Managemententscheidung, dass er Hand of the Queen wird, weil er den Job schon mal hatte. Und weil er ja wirklich was am Kasten hat. Und dieses, er hat wirklich was am Kasten, haben sie uns aber, wie du gerade richtig gesagt hast, nur angedeutet in dieser Staffel. Das heißt, wir mussten uns darauf verlassen, dass dieser Charakter aus den zweite, dritte Staffel und vierte Staffel, wo er Hand of the King war, was er da geleistet hat, wir mussten uns quasi auf unsere Erinnerung verlassen, aber er wurde uns hier nur als Säufer, als Witzeerzähler und als zum Großteil schlechter Manager präsentiert. Und das fand ich dann insofern halt ein bisschen, ja, ein Fanservice, aber eben nicht irgendwie, also man muss den halt beschäftigen in dieser Staffel. Ich glaube, wenn sie ihn sie konnten ihn nicht aussetzen lassen, aber es wäre wahrscheinlich besser gewesen, hätte ich mir eventuell vorstellen können. Aber das merkt man auch, ich finde, es ist genau bezeichnend für die Staffel oder symptomatisch für die Staffel, weil sie genau diese Punkte haben, wo sie hin möchten, die ihnen auch gesagt wurden von Martin. Sie wollen, dass jetzt am Ende der Staffel Danny nach Westeros segelt, dass sie Tyrion zur Hand ernennt, aber eben wie sie dahin gelangen, das kriegen sie nicht so hin. Da fehlt ihnen auch irgendwie das Feingefühl, diese Plausibilität herzustellen. Denn ja, eigentlich muss man ja schon sagen, von dem Eindruck, den Danny hat von Tyrion, hätte sie das wahrscheinlich nicht gemacht. Das ist schon auch wieder eigentlich gegen Character. Oder dann müssten wir halt sehen, wie er es geschafft hat, sie zu überzeugen. Aber ihnen ist dann der Effekt wichtiger als Handlungsplausibilität und vor allem auch Charakterplausibilität und Motivation. Und da geht halt manchmal vieles auf Kosten des großen Ganzen. Man merkt wirklich, die ziehen das jetzt immer mehr durch, das Tempo wird, also die Handlung wird immer straffer und ja, die wollen von Punkt A nach B und der Weg, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, macht eigentlich nicht immer sehr viel Sinn. Da kommen wir aber nachher noch im Detail dazu. Jetzt hat sich Danny auch noch neue Verbündete geholt, womit Dorn, ich möchte nicht sagen endlich, wieder zu sehen war, aber in Kombination mit Olenna war es erträglich. Ja. Und Varys. Und vor allem dieses so richtig für uns, Dorn, halt die Fresse, hat sie für uns ausgesprochen. Ja, aber das war wirklich Fanservice. Oder ja, Feedback. Total. Feedback-Service, von dem sie eigentlich gesagt haben, das würden sie nicht machen, also sich nicht beeinflussen lassen, was teilweise sicher stimmt, weil die Bücher meist schon geschrieben sind oder zumindest vielleicht nicht, zumindest sind die Handlungsstränge bereits geschrieben, wenn die aktuelle Staffel, also von der nächsten Staffel geschrieben, während die aktuelle gerade ausgestrahlt wird. Das heißt, viele konnten sie da sich nicht mehr drehen in Bezug auf die Kritik, die sie in der fünften Staffel erreicht hat. Aber immerhin, wir haben keine Vergewaltigungsszenen, soweit ich mich erinnere, in der sechsten Staffel gehabt. Angedeutete durch den Mountain? Oder? Ja, angedeutet leider ja. Und dazu kommen wir ja auch noch, kommen wir dann auch noch später. Auch weniger Nacktheit und weniger sinnlos, ja, obwohl Gewalt auch immer noch viel, aber das Spektakelding ist ihnen halt wichtig. Aber diese Kritik an den Sand Snakes ist ihnen definitiv nicht verborgen geblieben und das war wirklich, glaube ich, reiner Fanservice. Wobei ich finde, dass die, wie Olenna sich verhält, wenn man bedenkt, sie hat gerade ihren Sohn, ihre Enkelkinder und überhaupt ihre ganze Familie verloren. Nein, nicht die ganze Familie, aber... Oder halt, ja, aber den Teil der Familie, den wir kennen, den relevanten Teil. Sie hat Machteinbuße, sie ist sich bewusst, welchem Schicksal sie da nur knapp entkommen ist, dank ihrer Enkelin. Und in all dem der Bitterheit und dem Hass, den sie hat, ist sie trotzdem, so wie wir sie präsentiert bekommen haben in den vergangenen Staffeln, absolut in Character und absolut verständlich, dass sie immer noch diese, sogar ihre nuancierte Ironie und ihr Sarkasmus jetzt plötzlich in einen sehr brutalen Sarkasmus übergeht, weil sie es einfach übersteigert und sie will eigentlich nur noch Rache. Ich fand das gut. Ich fand das in Character. Es hat gepasst. Absolut gepasst. Ja, das war auch Diana Rigg. Also da... Ja gut, ja, dass die Schauspielern kann, ist... uns nicht verborgen geblieben in den letzten Staffeln. Und dann haben wir natürlich die Teleportation-Diskussion, dass Varys hier, dass er dort ist, ist jetzt nicht so tragisch, weil wir haben ihn ja in der 9. oder in der 8. Folge, wo er sich auf eine Geheimmission begeben hat und wir jetzt nicht wirklich wussten, wohin, aber wir konnten, also wir hätten alle Geld auf Dorn gesetzt, oder? Ja, also in der 8. ist er aufgebrochen und es gibt einen größeren Zeitsprung. Also da wirklich so ein großes Ding draus zu machen, ist, glaube ich, nicht nötig. Ja. Was halt vielleicht schade ist, dass man betrogen wurde um die Szene, wo Varys und Dany sich zum ersten Mal begegnen. Das bekommen wir dann halt so ähnlich quasi dann erst Anfang nächster Staffel zu sehen. Aber ich glaube, das ist verzichtbar und wirklich nicht so schlimm. Schlimmer finde ich, dass da halt mal wieder ein Satz aus den Büchern wirklich 1:1 übernommen worden ist, aber halt Varys in den Mund gelegt wurde und nicht Alexander Siddig, von dem ich das eben als Doran sehr gerne gehört hätte. Und das ist halt sowas, ist ein bisschen traurig. Einerseits sind sie dann doch den Büchern wieder treu und versuchen es zu adaptieren, aber das macht einem fast wieder noch schmerzlicher bewusst, wo es Abweichungen gibt, was ich insgesamt gar nicht so schlimm finde, aber da kommen wir auch später zu. Aber ich habe mich schon gefragt, warum man ausgerechnet Doran Martell ausschalten muss, um Ilaria Sand weiternehmen zu müssen. Weil für mich das einfach auch verschenktes Potenzial war. Ich hätte viel lieber Alexander Siddig weiter zugesehen und diesem viel interessanteren Charakter dabei zugesehen, wie er eigentlich ja auch seine längst lange geplante Rache, zumindest in den Büchern, jetzt endlich ausführen kann, als dieser irrational Putsch. Unzurechnungsfähigen Frau zuzugucken, ja. Oder zumindest Arianna Martell, weil darauf läuft es in den Büchern nämlich eher raus. Und ich glaube, perfekte Mischung. Genau, also ich kann sein, dass ich das sogar jetzt schon erzählt habe, weil Martin hat ja das Sample-Chapter aus Winds of Winter veröffentlicht, wo genau drin steht, wo Arianna meint, sie versucht eigentlich die perfekte Mischung aus den beiden Brüdern Oberyn Martell und Dorian zu sein. Was eine hervorragende Mischung ist, sicher. Und in der Serie haben sie halt die quasi Abkürzung genommen, um halt auch einen weiblichen Herrscher auf den Thron oder dort unten zu setzen, weil es nicht mehr zu bestreiten ist, dass jetzt nach den inkompetenten Männern als Könige und Herrscher jetzt die Frauen dran sind und sich zeigen wird in der nächsten Staffel, ob die sich weniger blutig, rachsüchtig und besser auf in so einer Herrschaftsrolle schlagen als ihre dämlichen männlichen Gegenparts. Jetzt, für mich stellt sich nur eine Frage. Wir haben ja diese Flotte absegeln gesehen aus Marine. Und nur, dass oder man... Oder Dorn, das weiß man nicht, von wo genau die abgesegelt sind. Das ist richtig, weil ja, stimmt, weil Varys steht neben Dany. Das ist natürlich, das eröffnet die Möglichkeit für beides. Aber, wenn wir das nur mal kurz zusammenrechnen, Dothraki, Second Sons, wobei nee, sind die jetzt... hat sie da gelassen. Hat sie da gelassen, okay. Unsullied, Ironborn, die Hälfte, Dorn, wie heißen sie? Tyrells oder Martells, ich kann es nicht auseinanderhalten. Die beiden halt. Einer davon ist Dorn, eine ist die Queen of Thorns. Und Drachen. Kann Dany überhaupt verlieren? Ich glaube, da müssen wir über Cersei reden, oder? Um das zu entscheiden. Also, weil ich würde sagen, das ist jetzt irgendwie ein dramaturgisches Problem. Weil Cersei ja keine taktischen Erfahrungen so wirklich hat für Schlachten, soweit ich mich erinnere, und Dany ja mit ihrer riesen Herrscher da auftaucht und die Lannisters sind sowieso geschwächt und ach. Und dann hat sie auch noch Krieg erklärt, was so halbseiden rüberkam, dass sie warum den Tyrells den Krieg erklären, wo die doch selber Leute verloren haben. Und sie kann ja genauso sagen, wie Ramsay am Anfang der Staffel, ja hier, Roose wurde vergiftet, dass ja jemand anders das Feuer gelegt hat, also das war auch ein Unfall. Terroristen, das war der islamische Staat, der die Scepter in die Luft gesprengt hat. Also warum das zu einer Kriegserklärung an die Tyrells führt, erschließt sich mir nicht. Und war es nicht so, dass die Lannisters eigentlich gar nicht mehr finanziell so stark sind und die Tyrells da vielfach aushelfen mussten? Ich bin mir genau. da nicht so sicher. Genau. Weil das ist doch also... verschuldet. Quasi die Kreditstundung übernommen von der Iron Bank. Ich wollte nur sagen, das ist sowieso spannend. Wo bleibt denn die Iron Bank eigentlich? Weil die hat ja wieder... Die hat sowieso auf das falsche Pferd Stannis gesetzt und die würden doch auch jetzt so langsam mal ihr Geld wieder haben wollen. Und das ist auch eine große Bedrohung für Cersei. Gerade ihre Politik, die das ja bis jetzt vollkommen ignoriert hat und doch weitere Schulden angehäuft hat. Oh, und auch für Winterfell dann eigentlich, ne? Weil die als quasi dann Rechtsnachfolger von, von Stannis-Truppen mit Zins und Zinseszins. Irgendjemand muss diese Schulden übernehmen. Die bleiben nicht einfach da so liegen. Der Iron Bank bekommt ihr Geld am Ende immer. Ja, dann sitzt halt Mark Gatiss am Schluss am Iron Throne. Auch okay. Ja, die Bank gewinnt immer. Genau. Na, aber dann machen wir die Gegenrechnung. Wen hat denn Cersei als Königin jetzt auf ihrer Seite? Die Lannisters sind noch eine passable Armee. Sie haben als Verbündete noch die völlig unfähigen Freys. Oder Freys, also was haben die sonst noch, um sich dem, was da jetzt kommt, entgegenzustellen? Und okay, das sind jetzt die Dothraki oder so, werden vielleicht die Überfahrt nicht so ganz, weil nicht sofort kämpfen können, aber 3 Tage später haben sie sich wiederholt und dann geht's. Also ich meine, eigentlich sollte das überhaupt keine Frage sein, wer hier gewinnt, oder? Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass deswegen Cersei dann im Verlauf der nächsten Staffel abgehandelt wird und dann der größere Kampf eher mit dem Norden beziehungsweise den White Walkers dann der letzten Staffel stattfindet. Weil ich sehe nicht, wie sie Cerseis Handlungsstrang noch mehr als eine Staffel lang fortführen. Andererseits ist das Plotting diese Staffel so, interessant gewesen, dass alles möglich ist. Aber sie haben ja jetzt verkürzte Folgen, das heißt, es geht noch schneller voran. Mhm. Und da können sie sich noch weniger Trödelei erlauben. Also weniger Folgen, aber ich glaube, die Folgen an sich werden länger. Da kommen wir dann auch noch dazu. Lass uns da nicht zu weit vorgreifen. Wir haben jetzt schon Cersei angesprochen. Aber ja, ich glaube auch Cersei ist dann einfach wollen wir doch gleich ausgesetzt. Dann wollen wir doch gleich über Cerseis großen Plan reden und auch, worüber wir auch reden müssen, ist die Inszenierung und die Musik, weil da ist auch viel diskutiert worden. Und da darf der Simon diesmal beginnen. Was ist denn ungefähr passiert und was ist dir da besonders aufgefallen? Also, was passiert ist, ist, dass am Tag der Verhandlung, an der Cersei und Saloras, Tyrell, den darf man ja auch nicht vergessen, von den 7 Glaubensmännern quasi gerichtet werden, dass nachdem Saloras seine Sünden bekannte und sich den Glauben verschwor, Cersei zu ihrem Termin nicht erschienen ist, sondern stattdessen einfach mal prompt die komplette Kirche, die Sept, in die Luft gesprengt hat mit dem unterirdisch gelagerten Wildfire, was ja auch schon Folgen zuvor angedeutet wurde, und mit einem Schlag nicht nur die Sparrows mit ihrem High Sparrow, sondern auch noch andere große politische Gegner wie Margaery, generell die Lord Tyrell, obwohl der eigentlich überhaupt keine Bedrohung ist, und natürlich ihren Onkel auch mit vernichtet hat und auch eigentlich den fast kompletten Hof, der sie ja verachtete noch am Anfang der Staffel. Also hatte sie eigentlich, und natürlich, was sie dann vielleicht nicht geplant hat, aber ihr Sohn im Angesicht dieser desaströsen Katastrophe sich das Leben nimmt und sie dann jetzt eigentlich strikt von 0 auf 100 die Krone an den Nagel gerissen hat. Und das alles in einem wunderbaren, in einer wunderbar gepackten Sequenz, die wirklich, die mir vor Augen geführt hat, dass das Problem der Staffel, diese Vorhersehbarkeit, die immer wieder thematisiert wurde, beklagt wurde, dass sie hier eigentlich nicht das Problem war, sondern eher noch eben diesen Suspense-Effekt kreiert hat, der diese Sequenz noch umso spannender und unterhaltender gestaltet hat. Weil man muss natürlich an einen Hitchcock denken, der sagte, ja, wenn man ja eine man hat eine Szene, man stelle sich vor, zwei Menschen sind im Restaurant und unterm Tisch ist eine Bombe. Und es geht hoch. Man hat die Bombe nicht gesehen, die explodieren. 15 Sekunden Überraschung, das war's. Aber wenn wir als Zuschauer von Anfang an die Bombe sehen und die Leute aber nicht und wir die ganze Zeit fragen, wann werden sie es endlich sehen, wann werden sie endlich sich retten können, dann hat man 15 Minuten Spannung und das Ergebnis ist viel effektiver. Und genauso war diese wunderbar montierte Sequenz auch gestaltet. Wir haben irgendwann mit Lancel dieses Wildfire entdeckt. Die Kerzen brennen langsam aus. Und es war wirklich eine sehr wunderbar durchkomponierte einfach Sequenz, in der von Anfang bis Ende die Schrauben immer wieder neu angespannt werden, in der sich die Verhältnisse verkehren, in der eigentlich auch schon zu Beginn Cersei sich genau das Kostüm anzieht, was sie dann zu ihrer Krönung tragen wird, dieses neue dunkle Königin-Outfit, hat sie wahrscheinlich von der Charlize Theron geborgt aus Snow White and the Huntsman. Und diese kleinen Hinweise und diese Vorahnungen, die gestreut werden, die sich dann verdichten zur großen Katastrophe, das war für mich einfach unglaublich großartig gestaltet. Und die Musik, wie schon angesprochen wurde, ist mir auch einfach sehr positiv aufgefallen. Der Ramin Djawadi, der schon gute Arbeit geleistet hat für die Serie, definitiv, hat sich hier nochmal wirklich übertroffen. Eigentlich nur Cello und Klavier, die das begleiten, so minimalistisch wie ein loderndes Feuer, steigert sich die Musik immer wieder und es ist sehr schicksalhaft, verheißungsvoll und der große Knall kommt und ich war einfach nur geflasht von der Sequenz, muss ich sagen. Und noch zwei jungen Stimmen und eine Orgel. Richtig, dabei, die Orgel. Ne? Dafür, aber neu war halt wirklich auch Klavier, hat es einfach noch nicht gegeben im Soundtrack überhaupt. Was auch dem Temp-Track wohl zu Schulden kommt, den der Regisseur beim Schnitt halt schon hatte, von dem er sich auch nicht so richtig wohl trennen konnte. Nichtsdestotrotz ist es ein wirklich fantastisches Thema geworden und das auch komplett neu ist. Also das heißt, im Sinne, es wird kein Familienthema angespielt. Es gibt ja das Stark-Thema, das Lannister-Thema, das Ironborn-Thema, das von Danny, und keins dieser Themen taucht auf. Also und das sorgt natürlich auch für Verwirrung beim Zuschauer, weil man es erstmal nicht zuordnen kann. Dazu noch fängt es mit Klavier an, was man noch nie gehört hat, was auch total merkwürdig ist. Und was ich vielleicht noch schöner fand, ist einfach, dass 10 Minuten fast nichts geredet wird. Also zumindest in den 10 Minuten, die das Stück ungefähr dauert, mit diesen kurzen Unterbrechungen um Loras und so abzuhandeln. da wird nichts gesprochen. Das ist, dass sich eine Serie die Zeit nimmt, ist fantastisch. Da gibt es aber noch einen Moment, da komme ich dann auch nochmal gleich drauf zurück. Und vielleicht erzählt uns Jenny noch was zu Coppola oder... Die Nacht der langen Messer dort. ja, der also kurze. Ich fand... Ja, es ging ja dann doch schnell. Es wurde auch niemand rasiert, komischerweise. Aber ja, nee. Ich fand das... ich kann mich dem ganzen Lob nur anschließen. Und ich fand, was mir wirklich sehr gefallen hat, ist, wie das im Grunde zurückgreift zu dieser Episode mit Ian McShane, der da seine Septe gebaut hat aus Holz. Und die ganze Community kommt da zusammen und baut dieses... ganz, ja, rudimentäre, aber es ist doch, hat ungeheure symbolische Kraft. Und dann im Gegensatz dazu diese pervertierte Glaube in King's Landing und Cersei, die einfach alles, ja, eben nur noch sich sieht und dafür alles draufgehen lässt. Also, und es symbolisiert natürlich durch dieses Gebäude. Und das erinnert mich wieder an die Frage, wer folgt der eigentlich, weil sind bei solchen Sachen dann nicht auch Lords und Ladies und Knappen von irgendwelchen Familien anwesend, wer unterstützt sie danach überhaupt? Aber das nur am Rande. Und was mich allerdings, oder erstmal noch was Positives, bevor ich wieder zu meckern anfange, wenn Leute mal davon reden, dass Serien das neue Kino sind, dann kann ich das immer nie so richtig nachvollziehen, aber das war diese 10 Minuten oder so, die visuell erzählt wurden, quasi, das war für mich das, was Kino auch ausmacht und was mir bei Serien häufig fehlt. Dieses, wir erzählen jetzt einfach allein durch die Ästhetik und nicht durch eine Exposition oder was auch immer, woran die Staffel ja auch manchmal ein bisschen gekrankt hat. Genau. Und was ich mich aber hinterher gefragt habe, und da war ich sicher nicht der Einzige, ist, brennt da die Stadt jetzt immer noch, während sie gegründet wird? Wer hat das gelöscht? Weil das ist wieder das, was schon angedeutet wurde hier im Podcast, diese Idee, dass Game of Thrones in dieser Staffel, die Autoren jedenfalls, auf bestimmte Ziele hinarbeiten und sich nicht mehr so richtig fragen oder nicht mehr die Zeit bleibt, das überhaupt zu begründen, diese einzelnen Etappen, die zu diesem Ziel führen, abzuarbeiten. Mhm. Weil in Blackwater wurde in der zweiten Staffel etabliert, wie gefährlich das Wildfire ist und so weiter. Und man kann es nicht löschen, außer mit riesigen Sandhaufen und was weiß ich. Und hier wird es einfach so eingesetzt. Und damit stimmt dann die innere Logik der Welt ja eigentlich nicht mehr. Denn ich nehme mal an, dass es nicht mehr brennt. Sonst ist der Cersei-Plot schon in der ersten Folge der nächsten Staffel vorbei. Nee, ich wollte nur sagen, man hat es wahrscheinlich einfach nur abgesperrt mit Sicherheitsband. Bitte nicht betreten, dann gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Und dann hält man halt, als ob da sowieso jemand noch in die Kirche gegangen wäre. Also das Gebäude wird wahrscheinlich da in Westeros keiner mehr vermissen. Muss man einfach sagen. Aber ich habe auch erwartet, dass die Stadt abbrennt. Das war auch dann eben dieser Wahnsinn, ne, von der Cersei, dass eben von dieser Explosion der Sept sich das überträgt, weil das ist eben dieses Gefährliche an Wildfire, immer wieder diese Idee, sie setzen Waffen ein, Massenvernichtungswaffen oder eben eigentlich verbotene Technologie, die sich dann gegen die Menschen selber richtet, wie schon die White Walker eigentlich als Waffe sich gegen die Children gewandt haben, hätte das Wildfire auch genauso gut alles andere vernichten können, was Cersei eben nicht kontrollieren konnte. Es wird halt leider nicht komplett ausformuliert, weil man könnte sich selber so zusammenreimen, dass bei der Aktion von Tyrion in der Blackwater Bay einfach so viel von dem Wildfire auch benutzt worden ist, dass es wirklich nur noch, zwar noch reichlich da war, aber eben nur um die Septe in die Luft zu sprengen. Ja. Das wird aber nicht erwähnt, sondern halt eben nur, dass das ihr Meister sagt, dass das noch reichlich und halt genug davon da ist, aber genug wofür? Und weil wahrscheinlich nochmal Wildfire in der nächsten Staffel zum Einsatz kommt in irgendeiner Form, ist es tatsächlich ein bisschen schludrig, aber ach ja, da kommen wir später zu. Ich kann drüber hinwegsehen, weil ich das von den beiden oder den vier Autoren, die noch verblieben sind, das nicht erwartene oder nicht erwarten möchte und immer noch genug Spaß an der Serie habe, um es genießen zu können. Vor allem, wenn dann Bilder, Schauspiel, Kostüme, Spezialeffekte so harmonisch brillant zusammenkommen und sie halt doch mal alle Register ziehen, wo sowohl die großen Töne wie die kleinen stimmen. Und das ist doch dann sehr versöhnlich. Da möchte ich gleich nochmal zurück, was die Jenny gesagt hat mit Serien als neues Kino. Was Simon gesagt hat mit dieser Inszenierung von Suspense, dass sie sich diese Zeit nehmen, muss man aber auch sagen, dass sie da jetzt, was man auch aus dem Kino kennt, erzählerisch halt leider ein paar Abkürzungen nehmen, weil also dass Lancel da so unnötig dort hineingelockt wird, dass das quasi jemand geplant haben muss, das ist einfach nur unnötig. Aber es war natürlich für uns wichtig, dass wir das dann nochmal sehen, damit diese Suspense aufgebaut wird. Ja, war nur für uns. Ja, die anderen zwei Dings hier, Sparrows, sind ja weiter schön zu Cersei gegangen, um dann da, da eher mehr als nur die Scepter in die Luft geflogen ist, sondern das halbe Viertel drumherum auch, kannst die auch erwischt haben. Also spielt keine große Rolle. Dass Lancel da runtergelockt wird und hingeht, ist tatsächlich wirklich nur für den Zuschauer da etwas eher befremdlich ist, dass Lancel einmal angepiekst wird mit einem Messer und danach nur noch kriechen kann und nicht wie Arya durch Braavos turnt. also da schießen sie sich selber ins Bein. Aber sie wollen halt, dass er noch dass eine theoretische Chance hat, das Unglück zu verhindern. Ja, und retardierender Moment. Da haben wir dann auch diese drei Kerzen. Ein Freund von mir hat angemerkt, da muss es doch eine andere Sicherung geben, weil dieser Plan ist so overly complex, wie wir das eben auch aus Hollywood-Filmen kennen. Und ich meine, es gibt drei Kerzen, das heißt, du hast schon Redundancies, aber irgendwie ist das jetzt nicht so ganz schlau im großen Ganzen, aber es passt in diese absolut erwähnte Kino-Ästhetik und Kino, auch Kino-Dramaturgie hinein. Und das, muss man mit der Floskel sagen, es war ganz großes Kino. Ja, und auch sich sowas zu trauen, was Jenny auch in ihrer Review geschrieben hat, so wunderbar, dass bei Tommen wirklich die Kamera auf dem Fenster bleibt. Es gibt keinen Schnitt, sondern er geht einfach nur raus. Man hört, wie er die Krone abnimmt und da ins Fenster steigt. Es ist einfach großartig. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, weil ich mich jetzt gerade mit Trauer so auseinandersetze von der Queen of Thorns und jetzt mit Cersei. Cerseis Prophezeiung ist in Erfüllung gegangen und ich glaube, das hat sie schon nur mal halb schockiert. Also sie wollte Tommen irgendwie retten, das wissen wir ja, weil sie den Mountain ihm in den Weg gestellt hat. Aber dass es dann trotzdem keinen Erfolg gebracht hat, nimmt sie dann relativ stoisch hin. Und im Gegenteil, sie schlägt ja daraus Kapital, weil wenn Tommen überlebt hätte, wäre er ja weiterhin der König. Und sie hätte halt höchstens als seine Hand irgendwie Einfluss auf ihn haben können, wenn überhaupt. Und weiter Angst um sein Leben gehabt, weil die Prophezeiung immer noch über ihr geschwebt wäre wie ein Damoklesschwert oder valyrisches Stahlschwert. Und jetzt ist sie wirklich alles los. Alle Ängste und innerlich leer. Ob da noch Platz für Jaime ist, sei mal dahingestellt. Und da kommen wir dann auch zu sicher zu der Diskussion. Und was die jetzt noch für Ziele hat, das ist auch das, was die nächste Staffel behandeln soll. So viel haben die Showrunner schon durchblicken lassen in den Interviews nach der Folge. Dass es jetzt eigentlich darum geht, was will Cersei mit dieser Macht oder was sind ihre Pläne? Abgesehen von den Kriegserklärungen, die wir jetzt schon kennen. Wobei ja Macht an sich ja oft diese treibende Kraft ist, weil man kann die gleiche Frage an Dany stellen, warum will sie den Iron Throne? Warum? Sie hat ein Riesenreich schon und sie hat schon einiges geleistet und sie hat ja in Westeros keine Sklaverei auszutreiben oder was auch immer. Also insofern kann man diese Frage immer stellen und gerade in Fantasy ist diese Frage ja oft absolut sekundär, weil es geht deswegen immer. Deswegen war ja die Szene mit Tyrion so super, weil sie spricht es ja richtig wirklich aus, weil eigentlich ist ja immer nur getrieben und erfüllt das, was andere von ihr erwarten. Und ihre eigenen Sehnsüchte, ihre eigene Liebe, die lässt sie ja zurück jetzt für dieses größere Irgendwas. Und so dieses Get on with it ist jetzt das, was ihr bleibt, was sie erfüllt. Aber was ist, wenn das weg ist? Und dass sie dieser verlorenen Liebe jetzt nicht nachtrauert oder dass es diese Option für sie womöglich gar nicht mehr gibt, das ist tragisch und traurig und das ist in dem Fall wenigstens ausgesprochen. Bei Cersei haben wir keine Ahnung. Ja, und sie bekommt ja noch ihre Rache an Septa Unella, der gute Wein. Ich fand's überflüssig. Ich fand die Szene scheiße. Ja, also ja. Das Wineboarding war... Das war aber sehr Cersei. Es war ein Abschluss. Also ich glaube, ja, es war brutal und man muss dann auch nachher, also man darf nicht drüber nachdenken, was macht jetzt dieser Mountain da nachher. Ja, aber genau darüber sollen wir nachdenken. Das ist wieder dieser typische Sadismus, der da Einzug hält, der mit zum Spektakel gehört. Und ich finde, ja. Die Szene war weit unter der Qualität des Restes der Folge. Absolut. Also gerade der Mountain, der nun als komplett unmenschliches und unfühlendes Wesen eingeführt wird, da wird jetzt trotzdem suggeriert, dass er da irgendwelche sexuellen Triebe hat oder so. Weiß ich nicht. Vielleicht liegt das auch an den bisherigen Erzählungen oder an den bisherigen ähnlichen Momenten in der Serie, dass wir es automatisch glauben, aber so wie es inszeniert wird, ist es ja eigentlich offensichtlich, dass es darum geht. Ja. Und der Regisseur hat auch durchblicken lassen, Lena Headey, dass die Szene länger war, ausführlicher, also dass mehr im Buch war zu Quälerei und Folter. Was halt wieder gegen die und die spricht, die halt auf dieses Spektakel und Gemetzel mehr abfahren als auf die Grau-in-Grau-Zeichnungen von der Vorlage als bei Martin. Und das ist halt ein weiteres Indiz dafür ist auch, dass sie nicht diese brillante 10. Folge bei den Emmys als bestes Drehbuch eingereicht haben, sondern die Battle of the Bastards-Folge. Also es spricht so viel dafür, dass die sich, wenn sie die Entscheidung haben zwischen machen wir mehr Spektakel und doofe Peniswitze oder machen wir wirklich Charakterentwicklung und Grau in Grau und gehen auf so einen Vorschlag ein, die den Tod von Ramsay eben auch als Mord an einem Menschen zu zeigen, für den man vielleicht auch, obwohl er so ein Monster ist, Gefühle haben kann oder... What? Ja, also dem geben sie halt immer, nie dem Vorzug, sondern immer dem verdammten Spektakel und dem Krampf. Und das ist halt, tut halt immer wieder weh. Ja, es ist halt Fanservice. Also der Sansa, die Sansa-Szene war ja Fanservice, der schlimmsten Sorte. Ja. Dieses Lächeln dann noch. Ich meine, als ich die Szene gesehen habe, dachte ich noch so, ja, ist ja eigentlich super interessant, was da mit Sansa passiert und so, wenn sie jetzt auch solche Gefühle entwickelt, wobei das wieder natürlich eine ganz andere Frage ist über die Opfer-Täter-Narration in solchen Serien und so weiter. Aber im Endeffekt habe ich nicht die Hoffnung, dass das irgendeine Auswirkung hat, weil ja schon die Autoren, wie ich dann hinterher gelesen habe, gesagt haben, das ist Fanservice gewesen. Und die, wenn jetzt auch noch die Cersei-Szene Fanservice ist und ein bisschen fühlt sich ja schon so an, dann ist es eigentlich pervers. Ja. Wenn wir es uns genau überlegen. Ich meine, ich erwarte von Cersei jetzt keinerlei Gnade oder irgendwas, aber diese Idee, dass sie die körperliche Strafe der Septe mit sexualisierter Gewalt beantwortet, wirkt für mich eher wie die, so würden vielleicht die Autoren denken, aber ob Cersei so denken würde, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht Martin. Aber wir wollen ja abgeschlossene Handlungsstränge, wir wollen keine losen Enden. Und speziell bei, also ich weiß nicht, ob wir Septa Unella noch einmal sehen, ich glaube nicht, aber das ist für uns quasi abgeschlossen. Sie hat Cersei unfassbar gequält und sie hat, sie war bei all ihren schrecklichsten Momenten dabei und dass Cersei ihr extra, oder dass die auch die Serie ihr extra Raum gibt, finde ich nachvollziehbar. Das gleiche auch für Ramsay und Sansa. Also ich habe jetzt ein bisschen Problem, auf welcher Seite fällt das? Fanservice oder die Befriedigung des Bedürfnisses nach abgeschlossenen Handlungssträngen? Oder den Vorlieben der Autoren. Also da muss man auch, Benioff hat ja nicht nur 25 Hour geschrieben, einen Film, den ich wirklich sehr mag, sondern eben auch Troja, die Petersen-Nummer. Ich meine, das ist so martialisch. Ich kann mir den so einen Krampf nicht angucken, also nicht ernsthaft. Also wenn muss ich einen in der Krone haben, dann vielleicht, geht da vielleicht was. Aber man merkt halt, und auch in den Interviews war immer wieder zu hören, dass welches, auf welche, wenn sie sagen, auf welche Szenen sie sich gefreut haben, sie zu inszenieren. Und da waren, das hat mich an der dritten Staffel gestört, die ich sonst für die sonst meine Lieblingsstaffel gewesen wäre, ist halt, dass die sich dort auf die Folterszenen von Ramsay und Theon gefreut haben. Wo ich mir gedacht habe, was? Bitte? Darauf freut man sich? Bei der Red Wedding kann ich es vielleicht noch nachvollziehen, weil es halt genau so ein Schock ist und vor allem, dass man halt, um den Zuschauern wirklich um die Ohren zu hauen, dass sie aus dem Schock von der Hinrichtung von Ned Stark nichts gelernt haben und wieder aufs falsche Pferd setzen. Aber dass man sich auf die Folterszenen freut, obwohl in den Büchern, ja, in den Büchern ist der Schock viel größer, weil das komplett im Off passiert und man plötzlich halt nur eine gebrochene Person kennenlernt und irgendwann im Lesen des Kapitels begreift, Moment mal, ich kenne den, ich weiß, wer das ist und was um Himmels Willen muss diesem armen Menschen passiert sein. Und Theon war so eine Figur, die man vorher eigentlich gehasst hat, aber wenn man ihn dann wieder begegnet, denkt man sich, das hat niemand verdient. Und das macht halt genau die Qualitäten von Martins Schreiber aus und bei D&D hat man immer mehr den Eindruck, dass die sich halt auf diese ganzen dämlichen, blutigen, brutalen, beschissenen, sexualisierten und Peniswitz-Details stürzen, wie verdammte Zwölfjährige. Ja, aber dann, ich meine, das kann man jetzt kritisieren, aber man kann auch sagen, ja, solche Leute muss es auch geben. Und vielleicht sind das einfach, ist das halt so eine Serie. Dann ist das im Gesamtkontext eine übersexualisierte, überbrutale, gewalttätige Serie und von den richtigen Leuten gemacht, für die richtigen Leute gemacht. Ja, ich meine, du hast doch selber gesagt, in der letzten Folge gesagt, dass vom Podcast, dass es dir jetzt geradliniger vorkommt. Und ich glaube, das ist genau der Effekt, dass sie jetzt nicht mehr die Vorlage Grau in Grau und vor allem Dunkelgrau und noch dunkleres Grau adaptieren, sondern wirklich nur noch die Plotpoints absteuern und sich auf dem Weg dahin wirklich nur noch in diesen Brutalitäten suhlen, bis auf wenige Details, die halt sich nicht anders vermitteln lassen, indem man sich mehr darauf einlässt oder wo, was weiß ich, die Kapitel von Martin eben auch schon seit 10 Jahren rumliegen. Ja, aber sie hätten, gerade in dieser Folge hätten sie zeigen können, wie Arya brutal ist und plötzlich Skills offenbart, von denen wir gar nichts gewusst haben. Sie hätten Backen und Leute, angewandte Fleischerei. Sie hätten mit Melisandre einiges anstellen können, weil wie sich Davos entwickelt hat, das ist ja auch ein bisschen unnachvollziehbar für mich, aber da kommen wir noch dazu. Da gab es noch viel Potenzial, wie du schon sagst, wenn sie den Mountain schon rausgestrichen haben. Da war ein loses Ende, sie haben es nicht, sie haben was ausgelassen, sie gehen die Plotpoints ab, ja, völlig richtig, da kommen wir auch nachher dazu, das ist so viel. Unser Plan steht ja hier so fest. Wir machen ein Drehbuch. aber lass uns das abschließen mit Cersei, weil wir haben ja noch viel zu tun. Und wir reden nachher drüber in der Nachspielzeit dann. Darf ich noch ein was zu Tommen sagen, ehe der jetzt unter den Tisch fällt? Okay. und zwar möchte ich nur noch mal, oder ich habe im Nachhinein überlegt, warum ich die Szene so mitgenommen hat, aber habe dann so eine Klickstrecke durchgeklickt mit allen Toten in der Serie und das ist doch neben einer der wenigen, oder ist es der erste oder maximal zweite Selbstmord in der Serie überhaupt? Ich bin da immer nicht so gut, ich kann mir das nie merken. Also ich weiß, es gab ein, zwei natürliche Tode, von Maester Aemon zum Beispiel. Aber ein Selbstmord wüsste ich jetzt nicht. Habt ihr das Obama-Video gesehen? Das aktuelle? Nein. Es ist ein Werbevideo. Und es geht darum, wie einfach es ist, sich als Wähler zu registrieren. Und dann gibt es diese Buzzfeed-Kampagne. Dinge, die schwieriger sind, als sich als Wähler zu registrieren. Nenne alle Leute, die in Game of Thrones gestorben sind. Und er sitzt dann da und zählt Namen auf. Und so. Ich werde das Video verlinken. Es war, ging heute und gestern durchs Internet. Ganz witzig. Das haben sie schon öfter gemacht. Auch nicht mit Game of Thrones, aber halt mit anderen Themen. Aber gut. Dann, und stimmt. Es ist ein super Punkt. Weil und Tommen auch ist einfach nur ein herzensguter Hormon voll gefüllt angefüllter Teenager, liebevoller Pfleger seines Katers, von dem wir jetzt auch nicht wissen, wer sich um dessen Pflege kümmert, und der geht aus dem Fenster. Ist schon sehr tragisch, weil alleingelassen wirklich von allen und hat niemanden mehr. Und Cersei wird ja auch gespiegelt bestraft, ne? Weil die Serie hat ja begonnen damit, dass sie jemanden aus dem Fenster schupfen lässt, also. Ja, es gibt sehr viele Parallelen zur ersten Staffel oder dem ersten Finale der ersten Staffel. Aber da kommen wir vielleicht auch noch nachher zu. Gut, du wolltest Old Town machen. Machen wir das bitte schnell, weil... Weil erstens, der das Typ ist... Das dachten sich die Autoren auch. Ja, der Typ ist einfach nicht mehr interessant. Der soll jetzt ein Happy End erleben dort. Falsch. Nee, also das glaube ich auch nicht. Ja. Also ich fand's architektonisch hat mich die Bibliothek zumindest auch ein bisschen an die Scepter erinnert. Und nachdem quasi symbolisch das Glaubenssystem oder die Kirche uns um die Ohren geflogen ist, steht jetzt mit Old Town und dieser Bibliothek eigentlich der nächste... Glaubens- oder Wissenschaftsmoment in dem Fall dann halt auf dem Prüfstand, ob das gesammelte Wissen dort einfach eher in der Lage ist, was weiß ich, wieder positiven Einfluss auf Westeros zu nehmen oder welche Rolle spielt das Wissen und die Maester in dem Ganzen. Das fand ich als Gegenüberstellung sehr spannend. Auch der Leuchter, der dort hängt, ist ja der gleiche, den man aus der Vorspannsequenz kennt. Und ich fand auch in der Sequenz super, dass sie die Zeit hatten für das Umblättern von Seiten. Das Geräusch wenn dieser Beamte die Seiten einfach nur umblättert in aller Ruhe, fand ich ein sehr schönes Detail. Der Beamte war übrigens, kleine Hintergrundinformation, den Beamten haben sie sehr lange recherchiert, und zwar in den Magistraten von Wien. Der ist exakt so sind Wiener Beamte. Sie können nicht kommen mit so einer Art Ding, da steht was anderes, das geht nicht. Ja. So was, absolut, die haben hier recherchiert, monatelang, glaube ich, für diesen Beamten, der war. Aber er nimmt die zwei Streichungen dann vor. Also den Wahrheitsgehalt von Sams Aussage zu den Wechseln streitet er nicht ab, sondern wird hier schön perfekt, zumindest soweit, dokumentiert. Das ist einer von diesen Fällen, wo wer wäre denn so dumm und gibt sich als Nachtwache aus? Und naja, so ein Fall war das. Den glauben wir halt, der muss offenbar ein Idiot sein. Und wer weiß, vielleicht sitzt ja schon eine deiner Lieblingsfiguren Jorah in der Bibliothek und ist fleißig am Studieren. Stimmt. Ich freue mich darauf, dass Gilly dann in jeder zweiten Folge der nächsten Staffel in die Bibliothek will oder irgendwo anders hin, und dann sagt ihr jemand, nee, Frauen dürfen ja nicht rein. Und Frauen und Kinder. Nicht. Frauen und Kinder. Das wussten sie doch eigentlich vorher schon, ne? Das könnte ein Running Gag werden. Sie wird nie vorgelassen und versucht es in irgendwelchen Kostümen. Kann es sein, dass White Folk anwesend ist? genau. Nein. Okay, können wir den Sam jetzt wieder sein lassen? Den Uninteressanten? Ich halte ihn wirklich für uninteressant. Der ist nicht uninteressant. Aber ich fand, es war ein schöner Comic Relief. Ich fand, die war auch einfach lustig, die Szene. Ja, also er wird ja sowieso herausfinden, nachdem schon alle verheizt sind, wie er dann in dem letzten Buch, das er gelesen hat, dann die geheime Schwachstelle der White Walker rausfinden. Das ist wahrscheinlich die linke Kniescheibe. Einfach auf die linke Kniescheibe zielen und alle zerfallen zu Eis. Und ich finde, das Lustige ist ja eher an Sam. Der macht es ja jetzt, der ist ja von den drei Leuten, die eine Ausbildung machen, und Bran und Arya haben es ja mehr oder weniger schon abgebrochen. Der zieht das jetzt wahrscheinlich durch, ohne zu merken, dass Jon eigentlich überhaupt nicht mehr Lord Commander ist. Irgendwann stelle ich mir vor, Jon ist schon längst, hat alle Feinde besiegt, sitzt auf dem Iron Throne und sagt, oh scheiße, ich habe Sam vergessen zu sagen, dass er eigentlich gar nicht mehr da als Meister lernen soll. Naja, der wird schon selber herausfinden. Der kommt dazu einer völlig verlassenen Mauer an, nicht mal einen Zettel. Na toll. Ich kann jetzt endlich Meister werden von der Mauer. Kein Juckt's mehr. Wahrscheinlich gibt's keine Nachtwache mehr. Ja, aber er hat das Horn of Winter dabei, ne? Also das in dem, was sie an der Fist of Man nördlich der Mauer gefunden haben, wo sie eben diese Drachenglas-Splitter hatten, da lag auch ein Horn mit drin, das ja auch das Cover vom Winds of Winter Buch ziert. Das hat er genauso dabei wie jetzt dieses, wie heißt es, Heartsbane, glaube ich, ne? Das war lyrische Stahlschwert. Und wenn könnte tatsächlich sein, dass so Jorah und ein Schwert aus valyrischem Stahl zusammenfinden, nachdem ja das, was eigentlich zu seiner Familie gehört, in Johns Besitz ist. Also da könnte sich durchaus was Spannendes entwickeln noch. Also ich würd Sam hier nicht so abtun, dass der jetzt hier nur einfach als Langzeitstudent die Regelstudienzeit massiv überzieht. Glaube ich nicht. Mit Kind kriegt man extra Semester. Das ist doch überall so, oder? Das stimmt. Aber ich glaube auch nicht, dass er eine Ausbildung abschließen wird. Der erste Eindruck, den ich hatte, als ich die Bibliothek gesehen habe, ist, oh, so viel geballtes Wissen, wird bestimmt alles in Flammen aufgehen. Irgendeine Katastrophe wird bestimmt auch Old Town heimsuchen. Das kann nicht einfach alles da sein. Das ist zu gut. Vor allem, zu nützlich. Vor allem so unberührt von allen Kriegen, die bisher waren, dieses Old Town. Genau, wie die Bibliothek von Alexandria, die dann auch noch vernichtet werden muss. Und in der Barbarei sollte doch die Wissenschaft und die Intellektualität immer das Erste sein, was daran glaubt, oder? Genau. Leider so. Aber andererseits, die kommen so schwer hinterher, überhaupt die Ereignisse ordentlich aufzuschreiben und zu überliefern. Die wissen ja nicht mehr, dass es einen neuen Lord Commander gab an der Mauer, dann werden sie wahrscheinlich auch von den Ereignissen in King's Landing noch denken, dass King Robert gerade auf der Jagd wieder ein sehr ausgiebiges Turnier gemacht hat und sich wieder länger nicht rückmeldete. Okay, dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Studenten, nämlich Bran. Und der hatte ja Fieberträume in einer der letzten Folgen. Und davon hat sich ja jetzt einiges bewahrheitet, oder? Jens, hast du da noch einen Überblick? Ja, also die Vision, das war ja, also das Wildfire explodiert, das hat, war ein Blick in die Zukunft. Also das Bran haben wir gesehen, kann ja nicht nur in die Vergangenheit sehen, sondern anscheinend auch ein bisschen in die Zukunft. Und dann hatten wir den fliegenden Drachen. Was war das? War das Vergangenheit oder Zukunft? Was haben wir damals spekuliert? Da warst du hier. Oder? Ja, durchaus beides möglich. Ja, also, da gab es doch, ich habe so ein paar Spekulationsvideos gesehen, welche Gebäude nicht alle nicht da sind und bla bla bla. Das könnte man natürlich jetzt auch wieder erklären, wenn da ein großer Teil der Stadt in die Luft geflogen ist. Insofern könnte das wieder passen. Also es war ein altes Rendering und ich glaube, das haben sie dann, wenn versäumt, von wegen, dass hier die Scepter da dann rauszulöschen, sondern dass sie wirklich für diese Erinnerungsflash-Bilder haben sie ja mit Ausnahme dieser eben neuen Aufnahmen von dem Wildfire unter der Stadt und den von König Aerys dem Zweiten, ne, dem Mad King, nichts neu gedreht, sondern eben nur auf bereits gedrehtes Material zurückgegriffen. Insofern würde ich das, glaube ich, nicht überbewerten, sondern einfach dabei belassen, dass sie ein paar Bilder brauchten. Ich glaube, eine größere Rolle spielt, dass Benjen erwähnt hat, dass er selber nicht durch die Mauer kann, weil die eben auf auch Zaubersprüchen steht Und das heißt, dass die Barriere der Mauer nicht nur aus Eis besteht, sondern auch durch Magie in irgendeiner Form geschützt ist. Das heißt, dass die White Walker dort nicht ohne weiteres einfach durch können. Zwar können die vielleicht die Untoten drüber kraxeln und klettern lassen, aber selber nicht durch. Gleichzeitig ist Bran aber dadurch, dass er von dem Night King angefasst worden ist, ja offenbar auch sowas wie ein Schlüssel, um auch solche magischen Hindernisse zu überwinden. Deswegen konnten sie ja in die Höhle vom Three-Eyed Raven eindringen. Und das heißt, es bestünde wohl die Gefahr, dass wenn Bran auf die südliche Seite der Mauer gelangt, weil jetzt sitzt er ja an dem Wehrholzbaum, vor dem Jon seinen Eid mal abgelegt hat, sollte er also nach Süden durchkommen, nach Castle Black, dann kann womöglich auch der Night King und die White Walker durch die Mauer durch. Also für mich hat sich das so angehört wie ziemlich absolut. Dieses, die Toten können nicht über die Mauer. Roll Credits. Uff. Ja. Ich habe zwar den halbironischen Text darüber auch geschrieben, aber ich meine, jetzt mal ernsthaft, das war schon eine ganz schöne Bombe, oder? Weil wir erwarten die ganze Zeit, dass diese, ich meine, die Wildlings müssen da unter Lebensgefahr über die Mauer klettern, das war alles ein bisschen schwierig, aber diese, wir haben doch gesehen, wie die sich einfach zu einer Rampe auftürmen, diese ganzen Toten, also beziehungsweise wenn sie da einfach so viele übereinander fallen, da kann doch kein Problem sein, da über die Mauer zu gehen, und selbst wenn sie runterfallen, dann, also ich meine, wir haben immer gedacht, das ist einfach kein Problem und wir wissen gar nicht, was jetzt eigentlich davon abhält, in den Süden zu marschieren. Nee, also die Whites, die Toten, die wiederbelebten Toten, die können drüber. Also das wissen wir aus der ersten Staffel, als die zwei Leichen von Die haben sich im Castle verwandelt. Genau. Also das heißt, die waren als Tote sind sie rübergekommen und dann wurden sie erst zu dem, was sie sind. Also ich meine, das kann man jetzt noch logisch hinbiegen, da habe ich jetzt kein Problem damit. Aber eine ganze Armee von Toten kann offenbar nicht über die Mauer. Das hat er nicht gesagt. Nur, dass er nicht durch kann. Nein, er hat gesagt, er hat gesagt, die Toten können nicht drüber. Das hat er auch gesagt. Ja? Ja, ich glaube schon. Okay, ja, okay, super. Ja, dann ist die Nummer fertig. Dann. Ja. Dein Argument mit, dass Bran der Schlüssel sein könnte und eigentlich der Unheilsbringer, finde ich jetzt eigentlich sehr gut in dem Kontext. Dass er eben nicht der Heilsbringer ist, vielleicht, weil das ist ja auch etwas, worüber ich gerne reden möchte. Was hat der Typ noch für eine Funktion? Und wenn er der Unheilsbringer ist, ich fände das gut. Wie siehst du das, Simon? Also einerseits würde es zu Brans Charakter passen, immerhin hat er schon das Leben von Hodor zerstört, warum nicht auch das Leben anderer durch seine eigene Inkompetenz zerstören. Und andererseits ist dieser Konflikt der White Walkers, irgendwo habe ich diese tolle Theorie gelesen, in seinen Visionen haben ja anscheinend auch Familienmitglieder auf ihn reagiert, genauso wie der Night King auf ihn reagiert hat. Was ist, wenn die White Walker, die ja aus Menschen geschaffen wurden, eigentlich Ahnen der Starks sind, wenn Stark-Blut durch sie fließt, genauso wie durch die Starks dann sozusagen White Walker-Blut oder zumindest der eine Beziehung besteht und dass dann der Krieg zwischen Eis und Feuer auch ein Krieg zwischen Starks und Targaryens sein könnte. Mhm. Weil vor allem, ich meine, diese White Walker als absolut böse kann ich halt immer noch nicht ernst nehmen. Wenn das alles wirklich nur darauf hinausläuft, dass diese Zombies da einfach alles kaputt machen wollen, ohne motivationslos, dass das pure Böse sind, dann ist es halt eben für diese komplexe Handlung, so wie sie uns immer erzählt wurde, doch ziemlich enttäuschend. Und wenn allerdings dann wiederum es für sich verkompliziert dadurch, dass vielleicht tatsächlich der Night King eine Agenda hat, dass es auch irgendwie Bezüge gibt zu Starks und dass Bran nicht nur der Beschützer ist, sondern eben, wie du auch sagst, eigentlich sogar der Unheilbringer, dann wird es wieder interessanter und dann wäre das eine Entwicklung, die ich eher hoffe, als dass wir am Ende nur noch den High-Fantasy-Plot haben, gut gegen böse, das Gute triumphiert und irgendwie am Ende sind auf einmal alle happy. Vor allem, er hatte ja eigentlich eine ziemlich umfangreiche Mission, nur um uns mitzuteilen, wer Jon Snows Mutter ist, oder? Ich meine, das war ein sehr aufwendiger Prozess. Jenny. Wahrscheinlich hat er es nicht mal selber gecheckt. Ja, was ich mich die ganze Zeit frage, abgesehen davon, was er da jetzt bei dem Baum macht, ohne Schutz und irgendwas, ist, ob er wieder irgendwann in dem Punkt der Serie wieder laufen wird. Weil das fände ich irgendwie interessant, wenn diese ganze Idee, dass er vielleicht zum irgendwas mit dem Night's King zu tun hat, dass er wurde ja markiert von ihm quasi, dass es irgendwie dahin führt, dass wenn wir jetzt wirklich diese düstere Bran-Story weiterdenken, dass es dahin führen könnte, weil es ist ja schon symbolisch interessant, dass er ein Broken Thing ist. Und die Broken Things werden ja tendenziell von der Serie ein bisschen sympathischer dargestellt als die anderen. Mhm. Wenn er jetzt so bleibt, dann frage ich mich, was seine Rolle ist, außer der Flashback-Bringer. Mira werd ich jetzt dann einfach nur noch bemitleiden für ihren Job. Also es ist ja schon ihr ganzer Charakter in der Staffel war schon sehr traurig irgendwie. Sie ist kein Charakter, sie ist eine Scheibtruhe. Also genau, aber macht das ja auch nicht besonders gut. Ne? Also Hodor war da schon ein bisschen besser. Na ja, gut, so. Der auch dreimal so groß. Ja. Ach, aber nein, sie ist ja wirklich nur dazu da, dass der als Pflegerin, oder? Sie hat doch keine Funktion als Person. Diese Mission, die sie ursprünglich hatte, weil ihr war das nicht so, dass sie und ihr Bruder sich auf die Suche gemacht haben nach ihm, weil ihr Bruder irgendwelche Visionen hatte? Sie müssen da helfen oder so? Genau, der Bruder war der Talentierte von beiden und sie ist halt der Körper, der da schleppen muss. Genau, also sie sind jetzt pferdelos wieder, weil ich meine, sie sind hodorlos. Sie sind immobil. Also wenn jetzt nicht ein Pferd aus Pferd Ex Machina daherkommt oder sonst irgendwas, dann liegen die dort und Gott sei Dank liegen sie an einem Kommunikationsbaum. Und sie haben Internetanschluss, aber ansonsten... aber nur aufs Archiv. Aber ich finde, vielleicht ist sie noch dafür da, der menschliche Anker zu sein für Bran. Wenn man jetzt überlegt, dass man also eine dunklere Zukunft sich für Bran vorstellt, dann ist sie natürlich dann der Punkt, der sagt, vergiss nicht, du bist ein Mensch. Und dass man auch wiederum über diese auch leicht angedeutete Zuneigung und Liebe vielleicht sogar, die sich auch da irgendwie entwickelt, weil sie wurde ja von der letzten Children of Man, von der Leaf, als besondere Auserwählte dargestellt. Sie ist sehr wichtig für Bran und sie wird noch sehr wichtig für Bran sein. Dieses Leaf hat aber auch nicht so viel Auswahl. Ja, aber vielleicht wird es dann eben nicht ihre Qualitäten als Jägerin und schwacher Hode-Ersatz sein, sondern eben hat sie andere Qualitäten, die Hode nicht zu bieten hat. Also ich glaube, die Qualität von Bran ist in der Objektivität von Geschichte, die er sieht, im Vergleich zu den von Familienerzählungen beeinflussten Erinnerungsprozessen, wie es wir bei Sansa in der Krypt halt gesehen haben, wie sie erzählt hat von was, dass Rhaegar Lyanna entführt hat und vergewaltigt hat. Und gleichzeitig wissen wir die Erzählung von Sir Barristan in Meereen, dass der Rhaegar eigentlich ein ganz Lieber war und überhaupt nichts vom Kämpfen gehalten hat. Und das sind halt so persönlich verfälschend gefärbte Erinnerungen und auch das Gleiche gilt auch auf die, wohl für die Bücher, die Sam jetzt in Old Town oder sonst auch irgendwo liest, die auch immer von Gewinnern oder den Siegern geschrieben werden. Das ist ja auch bei diesem Buch der Geschichte von der Welt von Eis und Feuer ja auch schon so schön, wo der der Meister, der dieses Buch schreibt, das eigentlich, genau, der Meister, der es geschrieben hat, eigentlich für Joffrey sollte das sein und das ist quasi ausradiert und dann ist halt schon der nächste König eingetragen und der ist jetzt auch schon wieder tot. Das alles so im Sinne. Es gibt keine objektive Geschichtsaufzeichnung und die ist auch immer lückenhaft. Das kommt in den Büchern auch viel stärker rüber. Und Bran ist halt wirklich das Gegengewicht, der alles gerade rücken kann, der auch selber sagt, hey, Moment mal, mein Papa hat mir aber immer erzählt, er hätte hier den Arthur Dayne besiegt und nicht, dass hier Howland Reed von hinten ankam und ihn erstochen hat. Und von daher in der Geschichte noch weiter zurückgehen. Aber die Frage... Ja? Das fand ich halt auch eben sehr interessant, diese objektive Wahrheit, die Bran reinbringt, die dieses multiperspektivische, subjektivistische, dem entgegensteht. Aber die Frage ist eigentlich, wie nützlich sind die Informationen? Das sind ja eigentlich nur Informationen, die für den Zuschauer wichtig sind. Aber was kann der zum Beispiel jetzt mit diesem Flashback anfangen? Weil er hat er den Namen überhaupt gehört? Hat er gehört, was Lyanna zu Ned geflüstert hat? Weiß er wirklich, dass das Baby Jon Snow gewesen ist? Und wenn ja, was hängt er mit dieser Information an? Wir freuen uns einen Ast darüber. Wir können uns wieder tolle Konstellationen vorstellen. Aber der Einzige, der es weiß, ist Bran. Und wie will er das erstmal? Er muss es ja dann noch weiter kommunizieren können. Und in diese Position muss er erstmal geraten, dass er das Wissen, was er hat, auch für irgendetwas anwenden kann. Und da, es da, geht hier, da ja. muss was kommen. Es geht ja auch in den Flashbacks vielfach um Konflikte von den Eltern, die eigentlich keine Rolle mehr spielen, weil es haben ja jetzt alle ihre eigenen Konflikte, ihre eigenen Rachegelüste entwickelt in einem einzigen, wie ein Dominostein. Also es ist ja jetzt völlig egal, ob Rhaegar Lyanna vergewaltigt hat oder nicht, für die Geschichte, die wir jetzt gerade erzählen. Dass er der Vater ist, natürlich nicht, aber nur wenn Bran zufällig nach Winterfell stolpert und gerade eine große Versammlung kommt und sagt, hey, sorry, du hast eigentlich gar kein Anrecht auf alles, was du hier machst. Ja. Okay, welches Anrecht hat Jon und welches nicht? Dazu kommen wir noch, aber wir sind ja jetzt schon im Norden. Bei dieser... oder wir kommen eigentlich gleich dazu, weil wir hatten ja die Versammlung der Starks in ihrer Halle mit ihren Bannermen und so weiter. Wo Jon und dem tollsten Bannermädchen. Wo Jon ja von allen. Jon ja quasi legitimiert wurde als Stark, und zwar nämlich von Lady Mormont, weil sie ja gesagt hat, Ned Starks blood runs through his veins. Also Diskussion erledigt, weil er ist ein Stark, ihrem Wissen nach. Und was wir wissen, ist es ja trotzdem nicht falsch, weil dass seine Mutter eine Stark ist, das war ja die Schwester von Ned, ne? Also das heißt, es ist immer noch Neds Blut, was durch ihn fließt. Das hat sich, selbst wenn diese Information ans Licht kommen würde, würde sich nichts ändern an dieser Situation oder an diesem Satz von Lady Mormont. Und auch hier diese Szene mit, er ist halt jetzt der Lord von Winterfell, oder? Und Sansa fühlt sich ein bisschen übergangen, habe ich das Gefühl. Vor allem ist er wieder der King of the North, genau wie Rob. Und wie das ausgeht, wollen wir gar nicht so genau wissen. Na, immerhin ist er schon einmal gestorben, also. Er weiß, wie es geht. Ja, jetzt nimmer. Jetzt ist hat er ja die Erweckerin weggeschickt, damit die dann in Arya laufen kann, wie schon in der dritten oder was, der vierten Staffel vorausgesagt ist, weil in dem Punkt hat sie dann wahrscheinlich recht gehabt. Aber das war auch eben genau das Spannende an dieser Szene, weil sie einerseits schon so eine Euphorie ausdrückt. Ich meine, Jon hat es ja wirklich geschafft, auch genauso wie Cersei oder auch Dany, die eigentlich die Verlierer der fünften Staffel waren, sind jetzt die Gewinner der sechsten Staffel, die sogar ihren höchsten Punkt erreicht haben. Und Jon von Tod zu King in the North, das ist schon die beachtlichste Entwicklung eigentlich. Aber wie schon in dieser King's Landing-Sequenz, wo diese kleinen Feinheiten, diese kleinen Details, die eingestreut wurden und Zweifel erwecken und irgendwie diesen Frieden, der dargestellt wurde, dieses Glück doch sehr brüchig macht, ist auch da an dieser Szene sehr deutlich. Nicht nur, dass man halt denkt an die gleiche Szene von Rob aus eben Fire and Blood, dem Finale der ersten Staffel, und man weiß, das wird auch bestimmt kein gutes Ende nehmen, sondern auch, dass es eine mehr oder weniger schwierige Grundlage ist, von der Legitimation her, seiner Herrschaft, weil Sansa hat mehr Anspruch jetzt als er, weil sie jetzt wirklich das oder eigentlich hat Bran ja immer noch den größten Anspruch. Bran ist ja eigentlich der Lord von Winterfell. Und ausgerechnet der Bastard wird legitimiert in Winterfell. Das haben wir nämlich mit Ramsay auch gehabt. Also hat man hier auch noch eine komische Parallele. Und ausgerechnet der Mann, der für das Unglück der Starks verantwortlich ist, Littlefinger, ist anwesend in diesem Saal. Er hat ja den Jon Arryn umbringen lassen, was dann diesen ganzen Konflikt erst ausgelöst hat. Er hat auch das zweite Attentat zumindest auf Bran verursacht. Und das ist auch kein gutes Omen. Gerade der Blickkontakt mit Sansa und dann wiederum die Erinnerung daran, dass dieses Verhältnis zwischen Sansa und Jon auch feine Risse bekommt. Dass da das Vertrauen nicht 100% ist, dass man sich etwas vorenthält. Dass Sansa sich vielleicht jetzt auch ausgeschlossen fühlt. Und dass Littlefinger sie zu ganz bösen Sachen verführen könnte. Ja, den bösen Flo hat er ja schon ins Ohr gesetzt. Also, ja. Um mehr ging es dabei wahrscheinlich auch gar nicht, als um ihr das Bild in den Kopf zu setzen. Stell dir doch mal vor, du würdest auf diesem blöden Ding sitzen. Nein. Er hat gesagt, ich will auf dem Thron sitzen und du sollst bei meiner Seite sein. Ja, aber dieses Bild, also dann halt um das daneben, knapp daneben sitzen oder überhaupt dieses Bild in ihren Kopf zu setzen. Ich meine, das war vorher nicht da oder zumindest lange nicht mehr da, weil sie ja mal davon geträumt hat, mit an Joffreys Seite Königin zu sein. Mhm. Und sie hat ja Cersei gegenüber in der ersten Staffel auch mal gesagt und so, nee, ich bin doch ganz lieb und ich will mal eine Königin werden wie du. Und das klingt überhaupt nicht gut und vor allem nicht nach dem Ende der 9. Folge klingt das überhaupt nicht gut aus der ersten Staffel. Also ganz, ganz böse Vorzeichen, was Sansa angeht und ihren weiteren Verlauf und ihre Entwicklung. Ja, sie ist nicht schön. Sie ist ja eigentlich ein wenig betrogen worden, kann man so sagen, weil sie hätte es früher sagen können, dass sie eine zweite Armee on Standby hat, aber sie war es, die Situation gerettet hat, eigentlich. Und sie kriegt jetzt eigentlich nichts. Ja, außer die Genugtuung, dass Ramsay tot ist, aber ansonsten, und sie halt quasi wieder frei ist. Aber oder ist jetzt die Ehe mit Tyrion wieder gültig? Auf einmal. Ja. Aber sie wurde ja nie vollzogen, sie muss noch vollzogen werden. Ich habe immer zu Littlefinger gehalten. Und in der Staffel fand ich ihn erstaunlich passiv und erstaunlich, er hat relativ wenig getan. Er hat entscheidende Dinge getan, zwei, aber wir haben relativ wenig gesehen von seinem üblichen Fallen auslegen und Strippen ziehen und so weiter. Also das kommt auch wieder zurück auf die Diskussion. Man hat offenbar nicht mehr die Zeit, ihm 10 Minuten lang reden zu lassen, weil man mit ihm von A nach B muss. Er muss nach Winterfell, er muss diese Armee herbringen. Er hatte dafür genau, 5 Minuten in der Staffel Zeit, vom Vale nach Winterfell zu kommen und den Tag zu retten. Ne? Also wäre das in Staffel 2 gewesen, hätte er eine eigene Folge netto gehabt, oder? Ja, ich frage mich mittlerweile vor allem, was sein Zweck ist noch. Also dieses Gespräch, wo er ihr anbietet, seine Frau zu werden, da fand ich ihn wirklich fast schon lächerlich im Kontext, was in der Staffel passiert, alles mit den Männern und mit den Frauen. Und da merkt man einfach, dass er sie komplett unterschätzt, glaube ich. Also ich sehe noch nicht so richtig, dass Sansa jetzt super machthungrig ist irgendwie, aber man hat natürlich diese Vorstellung, dass es dahin geht bei ihr langsam. Diese Entwicklung zeichnet sich schon irgendwie ab, dass sie mehr will. Und nach ihren Erfahrungen ist es doch eigentlich von Littlefinger komplett verblendet und von sich, der wirkt auch komplett von sich selbst allzu sehr eingenommen, dass es sie jetzt an seine Seite stellt. Also nur weil er damit seiner Armee gekommen ist, was sie ihm ja, also das hat er ihr ja quasi vorher versprochen, dass er ihr irgendwie beistehen wird, wenn sie ihn ruft. Kam ein bisschen nach einem Hail Mary oder so vor, also dass er irgendwie hat er gar keine Optionen mehr. Und er hat keine Tricks mehr. Und sein letzter Trick ist, die Wahrheit zu sagen. Und zwar, ich will auf den Iron Throne. Das war eigentlich mein Ziel von Anfang an. Und wie war es, wenn wir das gemeinsam machen? Und für sie bietet, ich meine, er ist ein guter Stratege, aber für sie hat das ansonsten keine Vorteile. Ja? Also sie ist ja eigentlich in der mächtigeren Position. Ich meine, er hat halt diese kleine Armee, aber ansonsten, ich weiß nicht. Bringt also das? Ich mag nochmal in Erinnerung rufen an, wie toll die Szenen zwischen Littlefinger und Varys in der ersten Staffel waren. Großartig. Und die beiden sind womöglich die eigentlichen Player des Game of Thrones, die Könige und Damen auf ihrem Schachbrett so hin und her schieben, wie es ihnen passt. Und dem, wenn da was dran ist, dann hat jetzt Littlefinger wirklich seine Figuren im Norden aufgestellt oder ist dabei und Varys im Süden. Also das sollte man, glaube ich, im Hinterkopf behalten, ob das die politischen Fädenzieher nicht diese beiden sind, die sich eigentlich immer so schön im Hintergrund halten und die Figuren ja fliegen nur so vom Brett. Ja, absolut. Das haben wir ja von Anfang an so verstanden. Also ich habe das von Anfang an so verstanden und wir haben das ja auch letzte Staffel, kann ich mich erinnern, ganz ähnlich angesprochen, dass die beiden einfach die Köpfe sind und die Denker sind und die dadurch auch massiv gefährlich sind. Und nicht tot zu kriegen. Und immer unterschätzt werden, weil sie, ich meine, allein schon der Name Littlefinger, er ist irgendwie der Kleine von den, und auch Varys als Eunuch einfach nicht ernst genommen wird. Wobei bei Varys, glaube ich, viel interessanter wäre, was hat er eigentlich für eine Haarfarbe? Oder welche Haare rasiert er sich da ständig weg? Weil das ist, da ist, ne, weil von diesem ganzen Black of Hair und dass die ganzen Targaryens hier schön die weißen Haare haben und die Lannisters alle blond, insofern sollte man nicht ausgerechnet den Glatzkopf übersehen. Das ist eine gute Idee. Ja, ich wollte nur sagen, Littlefinger ist ja trotzdem momentan in einer Position, aus der er sein Ziel erstmal sehr schlecht erreichen kann. Er weiß noch nicht von Danny, aber diese Bedrohung wird ja wohl seinen Plan sehr stark zurückwerfen. Deswegen kann ich mir nur vorstellen, dass er die einzige Option, wie er noch auf den Iron Throne kommen kann, ist, wenn er vielleicht mit den White Walkers einen Deal macht. Ihr dürft alles zerstören, ich möchte aber auf diesem Thron sitzen und wenn ich der König vom Totenreich sein werde. Aber ansonsten ist es ja erstmal deswegen war auch sein Angebot an Sansa. Also ich glaube ja auch, weil es nicht mehr ambitioniert ist ja nicht und gefährlich wie sonst, sondern es war schon Wehrholzbaum in Winterfell so herausgestellt. Und also ich glaube, dass Bran irgendwann da einklingt, ne, und einloggt und womöglich als einziger in Winterfell zurückbleibt. Und was sich in den Kryptas da unten, die ja viel geräumiger und größer sein sollen, noch, also da sind noch Geheimnisse verborgen, denen Bran ja wahrscheinlich irgendwann noch nachspürt. Und ja, da ist schon noch einiges, was auf uns zukommt. Und es fehlt noch Arya, ne? Ja, ich wollte noch die Frage stellen, wie geht's mit Jon weiter? Hat der als nächstes vor, glaubt ihr? Der hat doch gar keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß. Er hat kein taktisches Geschick. Ich meine, der ist einfach wieder wie ein Depp genau in die Falle gelaufen. Hat bisher immer das getan, was er für richtig gehalten hat. Ist dafür umgebracht worden. Und ich meine, Davos hat ihm halt so schön gesagt, mach halt einfach so weiter und fertig. Ich glaube, der hat einfach keinen Bock. Ihm fällt halt alles zu, was... Ja. Aber er darf jetzt am Tisch mit den Großen sitzen. Ja, endlich. Nicht mehr vom Bastard-Kindertisch essen. Okay, dann reden wir gleich noch darüber. Wir haben es eh schon fast erledigt, aber ich möchte trotzdem noch die Frage stellen, in der Vision von Bran, als wir jetzt erfahren haben, dass... Also haben wir tatsächlich gehört... Dass das John ist, dieses Baby, also ist das definitiv in der Folge gesagt worden, weil alles andere zählt nicht. Andeutungen oder ist es irgendwie gezeigt worden? gab so eine Überblende, oder? Von dem Baby auf John. Ja, die schwarzen Augen, die dunklen Augen. Das Baby, gut, das Baby hat auch schon so ernst geguckt wie John und so mürrisch. Aber als es die Augen geöffnet hat und wir diesen Matchcard natürlich haben mit Johns Augen, die wirklich genau die gleiche Farbe haben, die gleiche Durchdringlichkeit, war es natürlich sehr stark suggeriert. Genauso wie man immer noch nicht offiziell weiß, wer der Vater ist. Leanne genau, sagt, das, darauf wollte ich hinaus. Sie hat gesagt, das Kind wird den Zorn von Robert Baratheon auf sich ziehen. Was vielleicht vermuten lässt, dass es dann nur Rhaegar sein kann, weil sonst... Oder ein Targaryen. Aber vielleicht ist es ja dann doch Arthur Dayne gewesen oder der andere von der Königsgarde. Es gibt auch aber noch genau, Theorien. Also eine, die ich sehr mag, ist noch die, über die ich auch erst kürzlich gestolpert bin, und die können wir vielleicht auch verlinken, ist, dass es sich womöglich um Danny handeln könnte dabei. Aber das ist wahrscheinlich etwas, das nur eher in den Büchern stattfindet und nicht in der Serie. Also in der Serie werden sie es wohl dabei belassen, weil es die Sache einfach vereinfacht. Moment. Danny ist das Baby oder Danny ist der Vater? Danny ist das Baby. Ah, okay. Aber das wäre jetzt ein Reveal gewesen. Okay. Also es wäre drin, also vom Alter kommt das ungefähr hin, weil die ja eigentlich die jüngste Tochter von dem Mad King ist, die halt quasi hochschwanger aus der Stadt gebracht wurde von, nicht Viserys, eigentlich ein anderer Bannerman war das. Ich glaube sogar aus Dorne war das, glaube ich, einer. Und das, also das Alter passt in beiden Fällen, und das würde dann, aber das führt jetzt vielleicht einfach zu weit. Das sind eher Buchplots, die haben sie alle umschifft in der Serie. Insofern machen sie es da wahrscheinlich wirklich einfacher, dass zumindest klar ist, dass Lyanna die Mutter von John ist, aber es offen gehalten wird, ist, wer der Vater ist. Also wir können uns zu 99% darauf einigen, dass... Ein Targaryen ist der Vater. Nein, dass John das John ist, das Baby. Und wir können uns zu 50% darauf einigen, dass höchstwahrscheinlich ein Targaryen der Vater ist, oder? Ja. Also In der Serie, ja genau. Aber ich will das schon klarstellen, weil wir lesen ja immer so viel Sekundärliteratur, und aber Kanon ist das, was in der Serie gezeigt wird. Und das vergessen wir halt oft, speziell als die Leute, die Bücher lesen oder so wie ich einfach 1000 Zeitungsartikel rundherum lesen und sich mit der medialen Beschäftigung beschäftigen. Da kommt man schnell durcheinander. Jemand, der nur die Serie sieht und komplett abgekapselt ist, und das sind sicher die meisten, der weiß doch relativ wenig. Und da komme ich dann wieder zurück, was ich vorher gesagt habe, dass für das, was wir jetzt erfahren haben, Bran einen sehr weiten Weg gemacht hat. Einen sehr verlustreichen Weg, weil er Hodor und Hund und... Ja. Und wo ist überhaupt Ghost? Das ist ja der nächste das nächste Tier, das fehlt. Den haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Das ist zu teuer gewesen. Ja, aber den haben wir das letzte Mal gesehen, als er in der Kammer die Leiche von John mitbewacht hat, oder? Ja. Da haben wir ihn das letzte Mal gesehen. Ja, und als... Ja. Also, okay, aber egal. Möchtet ihr noch was zu John sagen? Weil John ist ja doch irgendwie die große zentrale Figur, ne? Darauf kann man sich, glaube ich, auch einigen. Nee. Wenn... Also bitte, ich möchte kurz zusammenfassen, dass wir hier jetzt so viele Figuren verloren haben, Gott sei Dank. Und dass jetzt die Figuren, die jetzt noch über sind, tatsächlich jetzt die Hauptfiguren, die eigentlichen Hauptfiguren sind. Und es gibt, das ist jetzt eine halbwegs überschaubare Anzahl, und der Rest daneben ist halt noch da und hat halt, wenn wir Glück haben, eine Funktion, und wenn wir Pech haben, keine Funktion. Spielen Varys und Littlefinger gnadenloses Räuberschach, und ich glaube, das tun sie. Möglich, ja. Aber die beiden würde ich jetzt auch zu den Hauptfiguren zählen. Also die wollte ich jetzt ja gar nicht ausschließen. Aber Jon, Arya, Cersei, Jaime, Danny und Bran. Tyrion. Und Sansa und Tyrion. Sansa. Und das ist so der innere Kreis, plus Littlefinger und Varys. Und die anderen, Mira, und keine Ahnung, Grey Worm und so weiter, die sind halt, das Theon, sind doch keine Haupt... Yara. Die sollen alle ihre... Nein, die finde ich auch nicht so wichtig. Aber vielleicht können wir da nachher noch drüber reden. Aber jetzt machen wir noch Arya fertig. Die, der dem kleinen Mädchen soll der Abschluss gehören, der Folgenbesprechung. Der Folgenbesprechung, die ja einen Patisserie-Preis gewinnt. Ja. Aber am Fleischwolf offenbar nicht so viel gedreht hat, wie man hätte können. Und da reden wir jetzt noch kurz über diese, wie heißt das dort? The Twins, was dort mit Jamie und Bronn, haben wir noch ein bisschen Spaß. Das darf uns jetzt die Jenny erzählen. Ja, der Wild of Frey hat geladen, um über den, Sieg über Riverrun anzustoßen. Im Nebensatz wird verraten, dass Edmure Tully im Knast sitzt, offenbar. Er kann ihn nicht töten, sagt er irgendwie so. Aber er hat auch nicht die Führung über Riverrun. Wer das jetzt da macht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Darüber hinaus wird geschäkert und so weiter. Und dann sitzt dann irgendwann, Jamie hat dann noch ein Gespräch mit Wild of Frey, wo dann nochmal das Kingslayer-Thema zum Vorschein kommt, was dann wiederum darauf hindeutet, andeutet, dass Jamie da mit seiner Rolle in dem Tod von Aerys natürlich immer noch sehr unzufrieden ist. Und vielleicht kommt das alles dann nochmal auf ihn zu. Mhm. Ein einziges Déjà-vu, wo er eine Frau erwürgen muss oder so. Genau. Spoiler? Keine Ahnung. Und dann sitzt Wild of Frey an seinem Tisch. Kein Sohn weit und breit. Und ihm wird die wunderbare Pastete direkt aus dem Ofen von Sweeney Todd geliefert. Und Arya kommt aus dem Nichts und hat die ganz unblutige Maske von so einer Magd auf. Also ist ihre Fähigkeiten, was das Schnitzen von solchen Gesichtern angeht, sind auf jeden Fall, hat sie auf dem Schiff oder so an irgendwelchen Matrosen wahrscheinlich ausführlich erprobt. Und sie bringt dann wieder diesen Moment, wo die Serie ihren Fans zeigt, hey, darauf habt ihr doch gewartet, ihr wusstet es nur noch nicht. Ja. Ja. Und jetzt noch schön Grinsekatze geben und dann war es das auch wieder. Und das gleiche Unbehagen stellt sich ein wie bei Sansa. Ja, vor allem, weil die Kehle noch so ganz wunderbar offen in die Kamera gehalten wird und sie grinst wie so ein Zombie. Was ich wieder, ist wieder so ein Moment, wo ich denke, aha, ist sehr, ich finde es immer interessant, wie die gerade die kindlichen Figuren mit ihren ersten, zweiten, dritten, vierten Morden umgehen. Mhm. Verändert sie das? Welche Auswirkungen hat Gewalt auf die Psyche von diesen Figuren? Tommen zum Beispiel, der nie irgendjemanden umgebracht hat, ist der Erste, der sich da umbringt. Und Arya, dachte ich auch, das ist, hat man ja in den ersten Morden noch das Gefühl gehabt, es hat vielleicht eine Auswirkung auf sie. Sie hat Lust oder Bedauern oder was weiß ich. Und jetzt wirkt es nur noch so, als würde sie für uns spielen und nicht für ihre eigene Reaktion. Mhm. Ein bisschen seltsam. Aber ich habe, weil sie auch noch viel jünger ist. Ja. Simon? Und es ist natürlich auch ein Spiegelbild gewesen zu Reigns of Castamere, zu der letzten Einstellung der Red Wedding, in der Catelyn Stark die Kehle durchgeschnitten wird. Jetzt haben wir endlich sozusagen das Rachebild Lord Walder Frey wird die Kehle durchgeschnitten, nachdem er auch noch seine eigenen Söhne gegessen hat, womit sich auch noch dieser Red Cook sozusagen, diese Legende auch noch so fast erfüllt hat, mehr oder weniger. Denn spannenderweise hat ja Bran in der Folge nach Reigns of Castamere in Mysa davon erzählt, von der Legende eines Koches an der Mauer, der von einem König verärgert wurde, der den Sohn des Königs in eine Pastete verwandelt hat und dem König gegeben hat und die Götter ihn bestraft haben, weil er das heilige Gastrecht gebrochen hat und jemanden unter seinem eigenen Dach ermordete und sich in eine Ratte verwandelte, die sich von ihren eigenen Kindern ernährt. So ist es auch Lord Walder Frey für seine Übertreten des heiligen Rechts des Gastes dazu gezwungen, seine Kinder aufzuessen und sein Leben zu verspielen. Und dabei ist dieser Frey Pie in den Büchern ja eigentlich in Winterfell serviert worden. Genau, der Pie, ja genau, der Frey Pie, den es auch gibt, von der Figur, die ja eingeführt wurde, auch noch ironischerweise in dieser Folge. Und viel zu schlank. Lord Manderly. Viel zu schlank, das stimmt. dachte auch, da geht noch mehr. Ja, so. Weil der heißt nämlich eigentlich der Lord too fat to sit a horse oder so. Ja. Ja, und der, weil der serviert ja in, genau, weil der in Winterfell eigentlich diesen Fry Pie serviert hat, ohne das Gastrecht zu brechen. Und das ist das Geniale daran. Oder das Tollere daran, als es jetzt so auf Biegen und Brechen als Service an die Buchleser zu verkaufen und doch noch in die Serie zu quetschen. Also das hätten sie sich sparen können. Das ist ein bisschen traurig, weil dann genauso wie dieser Satz von Doran, der plötzlich aus dem Mund von Varys kommt. Also die Buchtreue oder schönen Umsetzungen, das sind eigentlich immer eher die Sachen von Brian Cogman gewesen, dem immer die eher undankbaren Mittelfolgen zugesprochen werden, der das aber schöner schreibt immer, weil der hat ein Gespür für diese Zwischentöne, die Grautöne, die und die einfach immer völlig abgehen. Oder immer mehr abgehen. Das ist echt. Okay, bevor du dich da in dem Ärger über die Bücher wieder verlierst, das kennen wir schon. Nein, über die Bücher ärgere ich mich eigentlich. Es gab ein Feedback, dass ich dich immer so gut einbremse. Das ja, wollte ich auch gelesen. Ja. Wollen wir noch kurz über die Kill-List reden? Oder Death-List oder wie auch immer von Arya? Weil meiner Ansicht nach ist die jetzt durch. Frey stand noch drauf und also die Serienliste, nicht so, weil ich ja das extra noch recherchiert habe für meinen Spaßartikel. Die Serienliste ist erledigt. Cersei hat sie meiner Ansicht nach ja vergeben in dieser Theaterszene. Ja. Das haben wir ja auch besprochen, wir beide, glaube ich, dass das so eine Art Vergebung zu sehen war. Und der Hound hat sie da nicht gesagt irgendwie, dass sie eigentlich ihm vergibt oder so? Da gab es ja auch sowas. Also das ist eigentlich durch. Die Liste ist erledigt und jetzt ist Arya für mich durch. Ich meine, von mir aus soll Cersei noch dran glauben, durch ihre Hand. Ich glaub, was ist mit Ellen Payne? Oder ja, das ist nur im Bund. Ich glaube, in der Serie hat das gar nicht auf die Liste geschafft. Ach so. Ich habe die Liste bei meinem Spaßartikel verlinkt. Ich werde die Liste nochmal extra verlinken. Nur, dass man da auch nachschauen kann, weil, also die Liste der Serie, und dann kann man natürlich, da auf die Buchliste ist natürlich, glaube ich, doppelt so lang. Und da sind natürlich auch Figuren drauf, die in der Serie meines Wissens gar nicht oder nur wirklich am Rande vorkamen. Und Ilan Payne ist eben einer davon, der. Wir wissen, das war doch der Henker, oder? Von der. Ja, genau. Und, also ich meine, der Henker, wurde der überhaupt etabliert in der Serie als eigene Person oder war der nur halt mit seiner Axt da? Also ich glaube, den sieht man vorher schon. Ja. Ich glaube, der Schauspieler ist auch an Krebs gestorben oder irgendwie war da auch sowas. Und vor allem die Rolle, die er in den Büchern hatte, die haben sie dann eigentlich Bronn auf den Leib geschrieben. Mhm. Weil das war der eigentlich dann mit Jamie trainiert hat, um seine linke Hand schwertfähig zu machen, worüber er nicht sprechen konnte, weil er keine Zunge mehr hat. Aber das ist ein Ding, das haben sie eher Bronn angedichtet und in der Serie ist er, glaube ich, einfach gar nicht auf dieser Liste drauf. Und bei Arya spielt, glaube ich, eher jetzt noch was bleibt, ist ihr Schattenwolf, weil Nymeria lebt noch. Zumindest hat sie in den Büchern halt immer noch die Träume und die kann gut sein, dass es dann ein Wiedersehen gibt, wenn sie jetzt durch die Riverlands streift und wahrscheinlich auch in die Brotherhood Without Banners läuft und so dem Hound wieder begegnet. Und ich glaube, auch Melisandre dürfte man dort bald erwarten, um dann halt diese selbsterfüllende Prophezeiung aufzulösen, wo sie ja gesagt hat, wir sehen uns wieder oder wir begegnen uns nochmal. Dann sind auch die beiden Red Priests in Westeros wieder zusammen. Also ich glaube, die Handlungsstränge begegnen einander. Nur Brienne und Pod rudern wohl an denen vorbei oder auch in sie rein. Oder treffen Gendry. Genau. Oder schleppen Gendry ab, der sich irgendwo... Der rudert noch. Der ist da noch am Rudern. Der ist da noch irgendwo auf seinem Boot. Das sieht man mal, wie wichtig es ist, fit zu bleiben. Man weiß nie, wann man in die Situation kommt, rudern zu müssen. Ja. Aber jetzt nochmal zur Liste. Ist nicht der ja, Charakter entwickelnde Sinn von solchen Killis oder die dramatische Ironie an solchen Listen nicht immer, dass sie nicht aufhören, sondern es immer mehr wird? Dass immer irgendjemand danach kommt? Weil so ist es, World of Frey ist ja am Anfang auch nicht drauf und dann kommt er irgendwie drauf. Das wäre doch eigentlich viel interessanter, als wenn sie einen logischen Endpunkt hat und dann wieder, keine Ahnung, mit Holzschwertern übt oder so. Deswegen glaube ich, dass sie tatsächlich erledigt ist, die Liste. Also ich fände diese Begegnung, die Jens jetzt gerade gesagt hat mit der Brotherhood, das finde ich jetzt wieder sehr spannend, weil ich mir da auch jetzt sehr viel überlegt habe, wie kann das eben weitergehen in der nächsten Staffel? Was spielt der Hound überhaupt für eine Rolle? Dass die beiden sich wieder begegnen, das fände ich super. Und das würde auch wirklich Sinn machen einmal, dass da was, dass ihre Rückkehr und seine Rückkehr, dass sie sich wieder begegnen. Weil wenn die sich nicht begegnen, das fände ich katastrophal. Katastrophal schlecht. Die Frage ist ja auch, ich meine, anscheinend hat sie ja entweder einen Sack voller Gesichter noch mitgehen lassen aus dem Haus Black and White oder, wie Jenny sagte, wirklich diese Fähigkeit entwickelt. Man weiß ja gar nicht, das Training schien ja die ganze Zeit so ineffektiv und auf einmal hat sie dann doch die Skills. Ich stelle mir nur noch vor, das Effektivste, was sie jetzt machen kann, ist einfach, dass gerade wenn der Night's King die Mauer durchschritten hat, wie er es auch immer geschafft hat, dass dann auf einmal einer seiner White Walker ihn mit einem Drachenglas ersticht und es dann wieder Arya mit einer Maske gewesen ist. Tada! Weil, wenn sie schon diese Fähigkeiten hat und die sowieso nur noch so astronomisch stark sind. Dann, das Spannende bei ihr ist ja natürlich, es ist eine Zukunft, die im Blut geschrieben ist. Ne? Sie wird anscheinend, Melisandre hat ja vorher gesagt, sie wird noch vielen Leuten das Leben nehmen, aber ihr eigenes Leben ist ja auch schon, oder ihre Seele vielleicht verloren dadurch, weil sie natürlich immer grausamer wird. Erst lässt sie den Hound brutal zurück, in einem qualvollen Tod sterben. In der 5. Staffel sticht sie diesem Meryn Trent die Augen aus und bringt ihn dann um. Und jetzt, was ja nicht gezeigt wird, wie sie die Freys umbringt und zu Pie verarbeitet, ne? Das ist ja auch schon ziemlich grausam. Ja. Wie die steigert sich ja immer mehr rein. Und wohin soll das noch führen? Wie dunkel wird sie eigentlich noch? Kann sie noch werden? Und dabei findet sie ja eigentlich zu ihrer Identität zurück und von daher würde es passen, wenn sie Nymeria wieder über den Weg läuft, weil sie jetzt wieder eine Stark ist. Und dazu passt dann halt diese Folterei einfach nicht. Ist ein bisschen traurig. Kann natürlich auch noch sein, dass sie erst Brienne und Pod begegnet und Brienne quasi auch nochmal bei Arya eine zweite Chance bekommt, genauso wie bei Sansa, um ihren Schwur Caitlyn gegenüber zu erfüllen und sie nach Winterfell zu begleiten, weil eine Szene zwischen Arya und Sansa wäre sicher auch sehr schön und natürlich eine Szene zwischen Arya und Jon. Die beide gleich leer sind oder wiedergeboren, wie auch immer, aber da hängen wir uns jetzt vielleicht zu sehr daran auf, weil ich glaube, wir müssen auf einen Antagonisten zu sprechen kommen, der in den Büchern als viel besser aufgebaut wird als Psychopath. So, dann machen wir weiter mit einem Ausblick auf, was uns die Serie und die nächste Staffel oder Staffeln oder zwei Halbstaffeln oder, ach Gott, ist das furchtbar. 13 Folgen, was uns da erwarten wird. Wir können jetzt frei und wild spekulieren, was denn uns so erwarten könnte. Und ich glaube, der Jens scharrt schon mit den Hufen und möchte unbedingt über Onkel Euron reden. Ja, nicht unbedingt, weil ich den nicht so nie sympathisch fand in den Büchern. Der weiß zwar, was er macht, ist aber der größere Psychopath als Ramsay, in den Büchern zumindest. Und baut jetzt zwar an seiner Flotte und hat auch darüber hinaus noch Pläne. Also der ist, glaube ich, der letzte große männliche Antagonist, der Westeros verblieben ist. Und ich glaube, die größere Frage, die ich mir stelle, ist, wie ich es auch vorhin schon angedeutet habe, ist für mich, ob die Frauen, die jetzt an die Macht gekommen sind, sich besser anstellen oder sich auch als die Männer oder sich auch nur gegenseitig weiter dezimieren und um Erben und weiß der Geier was bringen, weil die Personen, die jetzt an die Herrschaft kommen, werden überall immer jünger. Und das ist nicht nur bei Lady Mormont so und ganz wunderbar der Fall, sondern auch sonst werden die Leute immer weniger, immer jünger und es werden, was durchaus positiv sein kann, immer mehr Frauen. Aber ob die sich jetzt diplomatischer anstellen als die Männer, wage ich zu bezweifeln. Was meinst du, Jenny? Ich fände es schlimm, wenn die sich jetzt wahnsinnig besser anstellen würden. Das wäre ja völlig unrealistisch. Also es wäre auch für mich irgendwie, ich meine, man kann immer über die feministischen Untertöne in der Serie reden, aber Feminismus bedeutet ja nicht, dass die Frauen dann clever sind und die Männer sind dumm oder so. Es wäre eine furchtbare Moral aus der Geschichte dann. Deswegen, ja, ich weiß nicht, was ich dahingehend noch erwarte. Bei Euron zum Beispiel, den kann ich noch gar nicht einschätzen, weil er einfach viel zu kurz da war. Mhm. Und ich hatte auch einige Probleme mit seiner Einführung, während ich so seine seine Krönung fand ich super. Schade, dass das nicht alle machen. Und die erklärt ja auch alles über die Iron Islanders. Mhm. Und ich glaube, wie gesagt, dass Cersei vielleicht in der nächsten Staffel in den Mittelpunkt gestellt wird, aber ab einem bestimmten Punkt sich das alles eher sammelt in dem Kampf vielleicht gegen die im Norden. Ich weiß nicht so recht. Die Frauen haben jetzt teilweise diese Rollen, wo sie Macht innehaben, aber wenn ich jetzt von dem Prime-Example von der Frau in der Serie mit Macht ausgehe, wie Dany eben, dann habe ich jetzt nicht so viel Hoffnung, dass die anderen jetzt viel diplomatischer oder so vorgehen als die Männer. Dany ist ja letztendlich auch nur eine, die auf ihr Blutrecht pocht. Ja. Also ich bin vor allem auch, weil ich wollte nur sagen, die Frauen, die ja an der Macht sind, die machen ja genau das Gleiche wie die Männer, indem sie halt eben die gleiche Motivation haben. Nämlich erstens Rache. Alara Sand wird von Rache angetrieben, Olenna wird von Rache angetrieben, Arya wird von Rache angetrieben. Was nicht zu ihr passt, ne? Eigentlich. Was auch nicht zu dem passt, was sie irrational, verletzlich und letztlich dazu führen werden, auch schlechte Entscheidungen zu treffen. Und natürlich, was du sagtest, ist das Blutrecht oder dieser Wunsch, geschehenes Unrecht wieder rückgängig zu machen. Sei es dadurch, dass man der Herrschaft beraubt wurde oder dass die Familie ausgerottet wurde oder diese Benachteiligung wieder gut zu machen. Aber nicht dran denken, was passiert, wenn man das geschafft hat. Dany ist genauso ein King Robert wie auch letztendlich Cersei. Sie können gut spielen, erobern, aber herrschen werden sie nicht gut können. Ja, sie ist genauso eine Erobererin. Jetzt hänge ich an dem gleichen Wort wie Jenny vorhin. wie ihre Vorfahren. Und deswegen bin ich so enttäuscht, dass aus diesem Dosh-Kalin-Strang so wenig gemacht worden ist, weil ich halt dachte, das ist hier wirklich der matriarchale Gegenentwurf, zumindest um dafür zu sorgen, dass es zu keinem Blutvergießen in den Städten kommt oder so eine Art Safe Zone gibt, wo einfach mal Ruhe herrscht und da überhaupt nichts mit passiert, ist ein bisschen schade. Und ich glaube, dass Dany jetzt erstmal um halt auch wieder direkt die Geschichte zu wiederholen, in Dragonstone landet, also da, wo wir Stannis mal kennengelernt haben, bei diesem großen Tisch von dieser Westeros-Karte. Auch dem Sitz der Targaryens, dass sie dort quasi ihren Kriegsrat einberuft, um von dort aus strategisch dann mit Tyrion zu planen, wie man Westeros erobert. Und es jetzt dort eben diese Aufteilung gibt. Wir haben den Süden mit den Martells und Tyrells gewissermaßen. In der Mitte haben wir die Lannisters und die Freys oder wie auch immer. Also Jamie hat ja schon gesagt, dass, ne, wenn ihr euch immer aus der Patsche helfen lassen müsst, wofür brauchen wir euch dann eigentlich? Also wahrscheinlich übernehmen die dort auch mehr oder weniger die Herrschaft, vielleicht durch eine Art Zwangsheirat oder keine Ahnung. Es bietet sich auch an, womöglich ist Ed Moore jetzt auch tatsächlich, kann der aus seiner Kerkerschaft befreit werden. Insofern gibt es da diesen Middle Ground und den King in the North eben mit und ganz im Norden dann noch den Night King und eben den Euron, der ja eigentlich diese ganze Nummer mit Danny übernehmen wollte, mit dem Heiraten. Und Danny hatte noch angesprochen, dass sie sich darauf vorbereitet, einen Lord in Westeros zu heiraten, um eben neue Allianzen einzugehen, weil das eben der Weg ist, das zu tun. Und von ihren Prophezeiungen steht ja noch eine dritte Heirat aus, genauso wie ein drittes Feuer. Ne? Und die Feuer sind immer größer geworden und wir hatten ja auch schon spekuliert, dass das nächste Mal eine ganze Stadt brennt. Und das könnte eigentlich King's Landing sein. Vielleicht versucht ihr dann auch Cersei King's Landing mit Danny zu verbrennen und Danny steigt dann halt da auch wieder aus dem Feuer. Oder ja, da verzettel ich mich vielleicht. Wie seht ihr denn das? Also, ich finde auch, dass Danny ja erstmal die größte Macht hat. Sie könnte jetzt eigentlich erstmal durch Westeros gehen wie durch Butter. Der Norden wird immer kritisch, den Norden zu erobern oder zu halten, ist sehr schwierig. Das ist das, was mich am meisten interessiert, wie werden die Starks sich positionieren zu Danny, wenn erstmal bekannt wird, da beginnt einer gerade die ganzen Lande wieder neu unter Targaryen-Führung zu vereinen. Cersei wird nicht lange halten, aber ja, die Frage ist halt eben, und ich habe diese große, das ist meine große Angst einfach, ja, worauf soll das hinausführen? Soll jetzt wirklich der Plot mit den White Walker eigentlich das Endgame sein? Sollen wir zuschauen, wie die komplexe Widersprüchlichkeit und eigentlich diese unlösbaren Konflikte, wie die mit einem Wisch quasi vereinfacht werden zu, wir müssen diese Teufel aufhalten, bevor sie uns überrennen? Also ich glaube, das ist der Red Herring oder der Red Whale in dem Fall sogar. Also ja, der hat sich zum Red Whale, genau. Ja. Das glaube ich auch. Weil ich meine, das Spannende fand ich mit diesem White Walker-Plot zum Beispiel eben für Johns Entwicklung, dass John das erkannt hat und diese Weitsicht hatte, dass das die größte Gefahr ist, aber dadurch eben sein Umfeld aus dem Blick verloren hat und durch mangelnde Kurzsichtigkeit gestorben ist. Und dass das vielleicht sich fortsetzen könnte, dass man diesem White Walkers eine zu große Bedeutung zusetzt, dass die Konflikte, die erstmal unmittelbar bevorstehen, weiterhin von den Starks eher halbherzig vielleicht bedient werden und vielleicht ist aber genau diese Konflikte sind, auf die es ankommt. Und natürlich, es wird einfach irgendwie immer alles stärker vereinfacht. Die Komplexität wird durch diese straffere Erzählweise von D&D, die jetzt einfach wirklich nur noch die Plotpoints abarbeiten bis zum Ende, man merkt, sie werden auch müde, sie wollen das Ding jetzt auch zu Ende bringen, den Sack zumachen, dass da zum Ende hin schon viel, glaube ich, an diese Subtilität, die immer gefehlt hat, gerade in manchen Momenten der sechsten Staffel, dass das immer weniger wird und ja. Da bin ich ja guter Dinge, dass die verkürzten Staffeln helfen, dass die Qualität wieder zunimmt. Genau, das glaube ich, das ist auch eben meine Hoffnung, dass sie dadurch den größeren Fokus haben, dass keine Szenen entstehen, wo man das Gefühl hat, dass sie auf einmal nicht mehr wussten, was sie mit Figuren machen sollen und dann irgendwelche Trinkspiele und Witze, Witzmarathons veranstalten. Ja, aber ja, die Frage ist, das ist immer die größte Frage, worauf soll das alles hinauslaufen und wie kann man da überhaupt noch ein zufriedenstellendes Ende erzeugen, wenn doch sowieso schon die Fan-Variante, das hat man ja in der sechsten Staffel sehr stark gemerkt, die Fan-Ideen oder die Spekulationen, die sind viel fantasiereicher, zum Beispiel zu Johns Auferstehung, als das tatsächliche Ereignis in der Serie. Das wurde sehr, sehr schnell hinter sich gebracht, sehr schludrig vollzogen, dass man das gleiche Gefühl hat wie bei Lost. Eigentlich können sie es nur am besten mit offen enden lassen und oder halb offen enden lassen. Und unsere Fantasien das zu Ende denken lassen, weil die irgendwie kreativer sein werden. Und doch auch wieder nicht so schlecht, weil was die Auferstehung angeht, hatten sie zum Beispiel anfangs in der früheren Drehbuchfassung wohl viel mehr Dialog zwischen Davos und John. Ja. Und bis sie dann gemerkt haben, nee, das ist überhaupt kein Ding. Also wenn man so eine existenzielle Erfahrung macht, da hält man eigentlich auch die Klappe. Also da fallen gar nicht so viele Worte erstmal. Und gut, das ist dann gar nicht schon doch wieder gar nicht so schlecht. Also es gibt eben doch immer wieder noch die Momente, wo die beiden total glänzen in dem, was sie machen. Ja, nur um die Karre dann gleich im nächsten Moment komplett in den Dreck zu fahren. Man kann jetzt nicht sagen, dass John der große Rhetoriker gewesen wäre von Anfang an. Das hat sich mit seiner Wiedererweckung nicht unbedingt besser gemacht. Also er ist eher so der ein simpler Charakter. Ich fand das gar nicht schlecht, ja, weil wir haben ja sehr viel Komplexität und so weiter. John fand ich extrem simpel. Und jetzt ist er jetzt gerade auch ein bisschen, wir haben es ja vorher gesagt, ein bisschen überfordert, oder? Also wird vielleicht überfordert mit seiner Rolle als King in the North. Ja, war ständig überfordert. Er wollte ja eigentlich immer nur ein Ranger sein und nicht als Steward herangezogen werden zum neuen Chef der Nachtwache, zum Lord Commander. Und ihm fällt ständig alles zu. Stannis hatte mir auch schon angeboten, ihn als Stark zu legitimieren, was er auch abgelehnt hat, um seinem Schwur treu zu bleiben. Und ständig passiert ihm was, ständig wird er weiter befördert, ohne es selber zu wollen. Tormund und Davos reden ja auch drüber und sie folgen ihm, weil er eben kein König ist. Und jetzt ist er doch König geworden. Es ist so, ihm fällt ständig in den Schoß. Das ist genau diese Ironie natürlich. Also so wird er ja als idealer Herrscher herangezogen, derjenige, dem diese Verantwortung bewusst ist, der diese Macht nicht ergreifen will, sondern sie widerwillig ausführt. Das ist eigentlich immer der geeignete Herrscher, dass dieses Klischee quasi, der nach Macht strebt, sollte sie auf jeden Fall nicht bekommen. Folgen würde ich ihm trotzdem nicht wollen. Das ist ja auf der anderen Seite das Problem. Also ich würde ihm auch nicht folgen, weil er ist erstmal in den Tod gelaufen. Und natürlich diese Hoffnung, die auch dieser Davos-Tormund-Dialog hatte, eben ist, ja, das Problem ist, wir sind Königen gefolgt. Und Danny sagte in letzter Staffel, ich möchte nicht das Rad weiterdrehen lassen, ich möchte es zerstören. Macht er ja so die Hoffnung, dass eine grundstrukturelle Umgestaltung in Westeros passieren müsste. Eigentlich das Wichtigste, was für mich passieren müsste, ist, dieser verfluchte Iron Throne muss zerstört werden. Es geht ja nicht mehr darum, wer darauf sitzt oder nicht, sondern es geht darum, ihn zu zerstören und das, was er repräsentiert. Weil sonst dreht es sich immer weiter und immer weiter und es passiert immer das Gleiche. Genau. Egal wer. Und das ist eigentlich die größte Hoffnung, die ich so auf die Zukunft oder auf das Ende der Serie. Wenn das wäre das Einzige, was mich zufriedenstellen kann. Ja, vor allem, weil sich Geschichte ja schon selbst innerhalb der Serie, genau wie den Büchern auch, ständig wiederholt. Genau. Dieses Zyklische, dass jetzt wir haben wieder eine Targaryen-Invasion, wir haben wieder ein King in the North und Figuren machen einfach immer die gleichen Fehler. Ja. Sie kriegen eine zweite Chance und machen genau da weiter, wo sie vorher aufgehört haben. Naja, mal sehen. Ja, jedenfalls ist der Plan eigentlich, glaube ich, gewesen, dass Dany als Befreierin von der Mad Queen Cersei auftreten soll. Als Plan, damit ihr die Leute dann auch zujubeln. Also genauso wie Tyrion in Meereen halt das mit die Partnerschaft mit der Red Queen den Priesterinnen eingegangen ist, um zu verbreiten, dass Dany für den Frieden verantwortlich ist. War bestimmt dann genauso sein Plan, hallo, du musst hier zumindest so lange warten, bis du machst King's Landing nicht einfach von vornherein platt, wie jetzt viele erwarten, sondern lass Cersei hier schon mal erstmal wirklich richtig dolle Unheil anrichten, dass die Leute so sehr die Schnauze voll haben, dass die einfach nur wollen, dass die weg ist und dann jeden als Befreier akzeptieren, wenn sie diese Wahnsinnige nur vom Thron befreien oder runterholen. Ich werde jetzt ein paar ganz konkrete Fragen stellen und die erste ist, wir wollen doch, habe ich ja gerade herausgehört und ich sehe das auch so, wir wollen alle, dass Cersei stirbt, oder? Ich finde, sie sollte alle umbringen und als Siegerin hervorgehen, dass die absolute Irrationalität gewinnt. Bin ich dafür. Okay, aber jetzt mit Jamie an ihrer Seite? Also wenn ich jetzt mal ernst bin, würde ich sagen, dass Jamie sie umbringen wird. Ja. Und das wäre für mich auf jeden Fall rein von der Charakterentwicklung viel interessanter, als wenn Tyrion sie umbringen wird, ja, der ja auch ein kleiner Bruder ist. Oder wenn, wobei Dany das macht. Ich wollte genau diese Frage gerade stellen. Wer soll sie umbringen? Weil es, genau, Jamie, Arya, sie sich selbst, Tyrion oder Dany. Das sind so die fünf Kandidaten, ne? Auch Team Jamie. Ja, definitiv Jamie. Weil Jamie ist also Ahai. Also die am meisten verdient jetzt kommt eine neue spannende Theorie. Meisten verdient hat es sich Tyrion, finde ich. Also finde, Tyrion ist nicht der Typ, der, also ich finde, der Shae-Mord, mit dem ich schon andere Probleme habe, das wäre ja dann wie eine Doppelung von dieser Tat. Genau. Und eigentlich sollte er davon wegkommen. Bei Jamie ist es auch eine Doppelung, aber halt eine mit viel höheren Hürden für ihn. Weil es dann, und ich glaube, dass das genau der Punkt ist, bei dem es auf Jamie zusteuert, weil der ist ja schon eben mit diesem Spitznamen Kingslayer, wird ständig übersehen, dass er King's Landing vor dem Verbrennen gerettet hat, was ja Qui-Burn ja auch steckt, ne, von denen fragt, wie viel Leben hast du denn gerettet? Ja, 500.000. Und jetzt hat Jamie wieder Leben gerettet, ne, weil er eben bei der Belagerung von River Run nicht auf Krieg gesetzt hat, sondern sich von Brienne ins Gewissen hat reden lassen und den Konflikt tatsächlich friedlich gelöst hat und nur der Blackfish gestorben ist und auch der nur in der Serie, weil der in den Büchern lebend davon kommt. Also das heißt, Jaime ist schon jetzt zweimal dafür verantwortlich gewesen, dass er Menschenleben gerettet hat, selbstlos. Und ich glaube, das ist der Punkt, der so wichtig ist für seine Entwicklung, davon wegzukommen, weil so viel, was in Westeros scheiße läuft, hat immer damit zu tun, dass sich jemand für seine persönliche Liebe entscheidet. Ob das Rhaegar für Lyanna war, ne, ob das Littlefingers Liebe zu Catelyn war, wann immer sich jemand für Liebe als Motiv entscheidet, für was auch immer, hat das katastrophale Auswirkungen. Und Scheißliebe, wirklich. Jein, solange die Liebe auf einzelne Personen bezogen ist. Jamie sagt in der ersten Staffel, ne, the things I do for love. In dem Gespräch mit Ed Moore sagt er schon we, the things we do for love. Und ich glaube, der einzige Schritt, den er noch tun muss, ist zu sagen, die Menschen an sich zu lieben und zu beschützen, ist das eigentliche Ding, von dem Persönlichen wegzukommen, also seiner Liebe zu Cersei, von der er ja noch behauptet, für die würde er alles tun. Und wenn er jetzt, also der Blick, den er ihr schon in diesem Thronsaal bei ihrer Krönung zugeworfen hat, macht klar, dass das nicht mehr die Frau ist, für die er alles geben wird oder zu geben bereit ist. Und wenn er jetzt wirklich überwinden muss, um King's Landing ein zweites Mal vor dem Verbrennen zu retten oder auch es nur zu versuchen, sich von seiner persönlichen, privaten Liebe zu trennen, indem er sie töten muss, um mehr Menschenleben zu retten, das macht ihn wahrscheinlich am allerehesten zum Kandidat für den Azor Ahai, wenn man Prophezeiungen überhaupt Glauben schenken darf, was ich nicht glaube. Den wie bitte? Azor Ahai. Den Prince, Prince that was promised. Who was promised. Ja. Ah, okay. Mhm. Wobei Prince auch in dem Fall wieder geschlechterneutral ist, weil das Valyrisch nicht zwischen Männlein und Weiblein unterscheidet. Deswegen, es kann auch eine Prinzessin sein. Deswegen, das ist immer so schön doppeldeutig gehalten bei Martin. Deswegen kann man so endlos spekulieren. Deswegen gab es ja auch dieses wunderbare Video von Altshift X, dass selbst Sir Pounce als Azor Ahai aus den Büchern rausgelesen werden kann, wenn man es möchte. Warum habe ich das noch nicht gesehen? Her mit dem Link. Schicke ich dir. Das werden wir gleich dazu packen. Das heißt, das geht alles, aber ich glaube, Jamie ist die Hauptperson, die dazu prädestiniert ist, womöglich die diplomatische Lösung zu finden, die Ice and Fire eben nicht auch miteinander kollidieren lässt, sondern dafür zu sorgen, dass die Balance halten, dass sie sich voneinander getrennt bleiben, weil wenn sie aufeinandertreffen, das zu nichts anderem führt als zu kompletter Vernichtung. Und der Schlüssel dazu ist vielleicht in seiner verlorenen Hand zu suchen, wobei ist da... Ist die Hole? Nein, ja. Da gibt es Parallelen, ne, auch wieder, weil auch John ja schon bei seiner ersten Auseinandersetzung mit den Whites seine Hand verbrannt hat, wo auch klar ist, dass er nicht so Brandschutz überzogen ist wie Danny. Und mit Jorah gibt es jetzt eine dritte Person, die eine Hand in irgendeiner Form, eine besondere Hand mit sich herumschleppt. Also damit muss es auch irgendwas auf sich haben. Also ich glaube, dass wir auch Jorah nochmal wieder begegnen, weil der das gleiche Dilemma hat, womöglich wie Jaime, der womöglich dazu genötigt ist, Cersei, seine Liebe, umzubringen, wenn das gleiche Schicksal Jorah droht. Weil es ist ja ständig gedoppelt und parallel. Wenn Jorah, es wäre die schlimmste Charakterentwicklung, die man sich für Jorah denken kann, wenn er, um irgendwas zu tun, wenn er Danny umbringen müsste. In seinem letzten geistig normalen Moment, während er schon komplett, wo er schon komplett überwachsen ist mit diesem Ding und bevor er Geist verliert. Und sich den Steinmetzen als Modell zur Verfügung stellt. Richtig. Hätte was. Ja, ich bin auf jeden Fall dafür, dass Ser Jorah nochmal auftaucht. Ich war ja immer sein größter Fan. Und diese ganzen bösen Friendzone-Memes hat er sich nicht verdient. Ja, weil wir gerade Fußball-EM haben, da ist es ja sehr schick, immer zu tippen, wer wird Europameister oder wer wird das Spiel gewinnen. Jetzt will ich von euch hören, wer oder welches Pärchen sitzt am Schluss ganz oben und warum? Das würde mich jetzt interessieren. Ich habe nämlich das schon fragen wollen letztes Jahr. Ich habe es vergessen und ich würde das gern nächstes Jahr re-evaluieren. Und ihr könnt dann eure Meinung nochmal ändern und dann schauen wir am Schluss nach der achten Staffel, wer recht hatte. Und der zahlt dann eine Runde oder so. Was haltet ihr davon? Europameisterschaft oder in Westeros? In Westeros. Welches Pärchen, welche Person oder welches Pärchen schafft es? Auf den Iron Throne würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich bin nämlich auch dafür, dass das Ding weg muss. Aber wer steht ganz oben? Oder wer ist quasi der Gewinner des Game of Thrones? Wer möchte anfangen? Wer traut sich? Varys. Okay. Alleine? Oder hat er jemanden an seiner Seite, eine Hand oder auf... Oder sowas? Varys übernimmt den Iron Throne und Jaime hat die Katastrophe abgehalten oder dafür gesorgt, dass die White Walker und die Drachen nicht aufeinandertreffen. Oder Westeros liegt in Trümmern und die Menschen fangen auf Essos quasi neu an. Also es gibt dann einen letzten Exodus von dem komplett verwüsteten Westeros, fährt ein Schiff nach Essos. Mit dem Thron. Ohne den Thron. Ach so. Aber den Thron, kommt das Spiel gewonnen Mark hätte Varys. Wie kommt dann drauf? Varys gewinnt das Spiel, aber Westeros ist platt, unbewohnbar und man macht sich auf dem Weg die Überlebenden machen sich mit einem Schiff auf dem Weg nach Essos. Na sehr was, das ist aber nicht viel dann. Du bist sehr pessimistisch. Okay, Simon? Trau dich. Ich sehe auch, dass Westeros erstmal komplett verwüstet sein wird, weil wir müssen erstmal noch uns auch vergewärtigen, Winter is here, ne? Also der Winter ist angebrochen. Das ist auch nochmal ein Handicap vielleicht für Danny. Also bitte, bis jetzt beeindruckt mich der Winter doch nicht, außer dass er die Vögel umfärbt. Ja, aber es hat aber niemand Ernte eingefahren. Ich meine, der Mountain ist durch die Ländereien gezogen. Ich meine, man hat gesehen, wenn der Hound mit Arya durch die Länder fährt, Ernten ist vernichtet und es war schon klar, dass der Winter bald kommt und nur diese weißen Raben deuten halt an, dass um eindeutig zu signalisieren, Leute, es ist vorbei, ne, hier Vorräte einfahren. Die Leute haben nichts. Wegen dieser ganzen Kriegsführerei haben die Leute nicht geschafft, das zu tun, was sie hätten tun müssen, nämlich für den verdammt härtesten Winter seit Generationen vorzusorgen. Okay. Wegen ihrem Klein-Klein-Gekriege. Und die machen immer weiter Klein-Klein-Gekriege. Aber jetzt will ich vom Simon seinen Tipp hören für meinen Tippzettel hier. Ich bin einfach der Meinung, dass es den Thron am Ende nicht mehr geben wird. Und wenn, dann stecken nur noch die Köpfe von Danny und Cersei und John alle auf den Schwertern dieses Thrones, aber keiner wird mehr drauf sitzen können. Ich halte es für unmöglich. Also ich halte es für unmöglich, oder die Serie macht alles doch so einfach und es wird Jon Snow. Das ist meine Angst. Oder nur Dario in Meereen? Oh Gott, ja. Oder doch Gendry. Nee, Beric Dondarrion, der Mann ist sowieso nicht zu töten. Solange es noch Toros von Mühe gibt, wird Beric Dondarrion. Der erinnert sich dann an nichts mehr und ist der Alzheimer-Mensch, der dann durch Essos umherirrt. So. Ich notiere jetzt Jon Snow für dich. Okay. Und darfst den Tipp dann ändern nach nächstes Jahr. Widerwillig. Und jetzt kommt Jenny? Oder? Also wenn es um Pärchen geht und wir beim Shipping sind, dann bin ich natürlich für Jamie und Brienne, aber das notierst du lieber nicht. Das wäre jedenfalls der Traum. Ich kann mir, also ich versuche über sowas nicht nachzudenken, weil ich immer falsch liege mit meinen Tipps und ich fände es irgendwie schade, wenn die Serie in der Frage endet, wer die Macht hat. Weil die führt ja, das ist ja das Problem an der Sache, dass sich die Leute ständig diese Frage stellen. Und es gibt in der Serie keinen Aragorn oder so, also ich hoffe, dass Jon nicht Aragorn ist. Ja. Weil ich mag es nicht, wenn, ich mag keine dummen Figuren, deswegen habe ich so riesen Probleme mit der, ich ertrage einfach keine dummen Menschen. Warum schaust du dann Fantasy? Da gibt's immer einen dummen Helden, immer. Ja, aber Jon allein würde ich wahrscheinlich noch ertragen, aber in der Staffel war es einfach zu viel Dummheit. Aber davon abgesehen, sehe ich in Jon trotzdem nicht Aragorn, nicht den Edlen, hinter den sich alle stellen, ist wie gesagt meine Hoffnung. Deswegen, das passt auch nicht zu der Welt, dass da so ein Herrscher existieren kann. Im Endeffekt bringen sich da eh alle um. Mhm. Und deswegen stelle ich mir das eher vor, dass sie dieser Frage irgendwie aus dem Weg gehen, indem sie dass eine er auf Republik der persönlichen Nee, ich glaube nicht, dass sie, das würde die Macher ja dazu zwingen, sich für eine bessere Regierungsform auszusprechen. Das ist ja viel zu kompliziert in dieser feudalen Welt. Ich glaube, das ist Ende. Ich kann mir vorstellen, dass es mit einer ganz jungen Figur, mit einer idealistischen Figur, die wir vielleicht noch gar nicht kennen oder so, endet, von der wir, womit uns dann eher suggeriert wird, das könnte mal ein guter Herrscher werden, als all die jetzt schon Dreck am Stecken haben. Der junge King Arthur. Lady Mom. Ja, sowas. Ja, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Aber dann, mein Anspruch auf den Thron jetzt im Moment hätte ja Gendry eigentlich, ne? Der ist eigentlich der legitime Thronfolger. Ist Bastard und nicht legitimiert. Danny. Von wem? Ach so, ja, aber ich meine jetzt rein von der Blutfolge oder so. Aber es ist ja auch ein Usurpator, der Baratheon. Also bis jetzt hat Danny ja noch vielleicht den. Und vor ihm waren die Targaryens Usurpatoren, also. Oder was ist mit den Hightowers? Deswegen ist ja alles immer relativ, wer hat den Anspruch. Die Hightowers in Old Town, die gehören noch zu den First Men und bevor die ganzen Andalen rüberkamen, also da kann man dann auch sagen, auf welches Recht zieht man sich dann zurück? Auf das von den First Men, die als erste Invasoren in Westeros eingefallen sind. Ich meine, die Giganten und die Giants, ne, und die Children of the Forest waren die Urbewohner, quasi die Indianer dieses Westeros, und die sind jetzt beide ausgerottet worden in dieser Staffel. Es gibt noch eine mystische Andeutung von einer dritten Gruppe, dass die auch womöglich aus dem Meer kommen, eben Kraken oder weiß der Geier was, dass da irgendwas noch am Start ist. Aber die sind alle ausgerottet worden, weil die Menschen gekommen sind. Also die Menschen bringen ständig den Horror und die Vernichtung. Und vor allem erinnern sie sich nicht dran, dass sie den ganzen Wahnsinn importiert und mitgebracht haben, weil Valyria ist komplett untergegangen als Hochkultur. Es gab dieses magische Ding, was das immer diesen Arm of Dorne, also da oder da, wo es diese Landbrücke mal gegeben hat, vernichtet worden ist. Das sind wohl die Sachen, die alle Bran dann jetzt in den nächsten zwei Staffeln rausfindet oder drauf stößt, dass da was Magie auslöst oder wozu sie fähig ist, was die Maester aus Old Town wohl zu verhindern versuchen. Die Menschen bringen immer Unheil und sind nicht in der Lage, aus ihren eigenen Fehlern zu lernen. Also das Beste, was Westeros passieren kann, ist, wenn die Menschen von diesem Kontinent wieder verschwinden und er sich über Jahrtausende in irgendeiner Form wieder regenerieren kann. Deswegen glaube ich, dass der Weg ist, die Menschen verschwinden wieder nach Essos, wo sie eigentlich hergekommen sind, und überlassen das komplett ruinierte Westeros der Natur, also was davon übrig ist. Ja, ich möchte meine Antwort widerrufen. Das ist ja die Theorie mit den White Walkers, dass die letzten Endes so etwas sind wie die Rache der Natur. Auch die Rache der Toten. Ich meine, sie bringen ja die Untoten mit, die letzten Endes auch durch das Verschulden der Menschen gestorben sind. Auch der White Walker, aber auch. Die repräsentieren ja all das, was eben vernichtet wurde von den Menschen. Und jetzt ist es die Natur, die sich Westeros zurückholt. Die White Walker und der Night's King wäre natürlich derjenige, der, wenn er noch übrig bleibt, über dieses Totenland Westeros regieren wird. Die Toten werden sich an den Lebenden rächen für all den Scheiß, den sie angerichtet haben. Und der Winter ist dafür da, um das noch weiter zu zementieren, denn die meisten werden sowieso schon verhungern und dann von selbst sich den White Walkers und den Wiedergängern anschließen. Also der Hammer wäre, wenn Bran die White Walker in irgendeiner Form übernimmt und Jaime dann wie in der Pilotfolge in Winterfell Bran umbringen muss, um die White Walker aufzuhalten, in irgendeiner Form, dass die auf die Drachen treffen oder so. Das wäre ja ein großer Zirkelschluss, ne? Ja. Aber ja, ich hoffe darauf, dass sie nicht so böse sind und eigentlich die nicht der Untergang, sondern fast die Lösung sind für Westeros. Alles, ja, unfruchtbar machen für Menschen, damit sie da verschwinden. Das hätte ich mir gewünscht, dass die irgendwie tatsächlich eine eigene Kraft sind, genauso wie die Drachen. Aber nachdem jetzt quasi eingeführt wurde, dass die ein fehlgeleitetes Experiment der Children of the Forest sind, um die Menschen wieder loszuwerden, nur dass sie die Kontrolle drüber verloren haben. Das ist ja wie diese künstliche Intelligenz der Roboter in den Science-Fiction-Filmen, der das Leben besser machen will, und dann findet er heraus, das Leben ist besser ohne Menschen. Mhm. Genauso ist es mit dem White Walkern. Ah, ich glaube, okay. Sie wissen, das ist einfach eben dieser Mechanismus, der dazu führt, dass eben, ja, wie wir jetzt schon totgeritten haben, der Mensch das Problem in dieser ganzen Sache ist, der solche Sachen wie den Iron Throne und das Game of Thrones erst kreiert, und das Land befriedet sein kann nur unter den White Walkers. Nur die White Walker werden den absoluten Frieden bringen. Es wird ein Frieden sein, wo jeder nur noch ein Zombie ist, aber das ist vielleicht auch ein alternativer Lebensstandard, an dem man sich gewöhnen kann. Man hat keinen Hunger mehr. Ja. Was ist denn vielleicht daran so schlimm? Am Ende ein Zombie zu sein, immerhin wird es dann keine Kriege mehr geben. Muss man ja sagen. Oh, ich glaube, wir kommen der Sache immer näher. Wenn wir noch 10 Minuten länger sprechen, kriegen wir irgendwie einen Takedown-Notice von HBO noch in der Aufzeichnung. Ich fände es nur schön, wenn es eine menschliche Lösung gibt, quasi, was ich erhoffe, weil alles andere wäre mir viel zu nihilistisch, dass es auf der Note eines Opfers quasi endet, nicht eines glorreichen Sieges. Weil das, was ja hier, was haben wir ja vorhin schon besprochen, das, was irgendwie fehlt, ist dieses, man denkt über sich selbst hinaus, über die eigene Liebe oder die eigene Macht und was weiß ich und tut etwas für andere. Und Opfer, so könnte ich mir ein versöhnliches Ende vorstellen. Opfer im Sinne von, jemand muss regieren, der es eigentlich nicht will, oder Opfer im Sinne von, jemand rettet jemand anderen oder tut irgendwas anderes für the greater good, um Harry Potter zu zitieren. Sowas wie Sansa heiratet den Night King, um das abzuwenden? Ja, naja. Ich möchte also, keine Hochzeit mehr von Sansa sehen. Ich bin ja immer noch Team Littlefinger. Und ich möchte da anschließen, was Jenny gerade gesagt hat. Ich glaube, er wird am Schluss oben stehen. Sansa wird tot sein. Und er wird das Ganze tragisch mitverschuldet haben. Und dadurch, also in dieser, jetzt will er gar nicht mehr eigentlich regieren, weil seine Liebe tot ist und weil Liebe doch alles ist. Ich bin da total optimistisch, was das angeht. Hat er sie wirklich jemals geliebt oder nur begehrt? Eher das, glaube ich. Also ich glaube, geliebt also hat er niemanden. Die einzige Liebe, zu Catelyn, der er fähig ist, ist die Selbstliebe. Also ich glaube, seine Liebe zu Catelyn hat sich in irgendwas ganz Böses, Dunkles verwandelt und das hat mit Liebe nichts mehr zu tun, sondern einfach nur noch mit, wie er es eben auch sagt, was sie ihm wunderbar damals in der Serie in den Mund gelegt haben, was es ja so nicht in den Büchern gab, nämlich diese Szene, wo er erzählt, ne, als er dieses Duell verloren hat gegen Brandon Stark und so hat er gewusst, dass er, das ist nicht sein Weg, sondern I know how to fuck them. Ne? Und das ist sein Weg, um irgendwo hinzukommen. Das haben ihm die und die genial in den Mund gelegt zu der Zeit. Zu solchen Sternstunden, wenn man, nachdem man 10 Jahre in dieser Produktionsmaschine von HBO drinsteckt, kann man vielleicht einfach diese Leistung nicht mehr bringen. Also deswegen kann ich Ihnen das auch wirklich verzeihen, weil man kann es jetzt mit der Popularität, die Serie erreicht hat, kann man es niemandem mehr recht machen. Genauso wie unser eins, wir dürfen ja die Serie in keinster Weise kritisieren, ohne sofort dagegen da angegangen zu werden, wie vom Comicbook-Guy von den Simpsons. Also es gibt gar keine Möglichkeit mehr, irgendwas anzudeuten, zu kritisieren. Es ist entweder alles scheiße oder es ist alles perfekt, so wie es ist. Was einfach nur ärgerlich ist. Und ich kann es... das ist einfach diese Popularitätsmaschine. Ich meine, hätten die eine Verfilmung planen können von einer Serie, die komplett abgeschlossen ist, wo die Bücher alle fertig geworden wären, bevor sie so weit gekommen sind. Die ganze Sache hätte anders aussehen können. Hm. Ich meine, allein aufgrund dieser, ich meine, dass Martin hat das geschrieben als etwas, das unverfilmbar ist. Also das hat er eigentlich schon geahnt, das war absehbar. Die Komplexität ist viel zu hoch, um das in irgendeiner Form für alle Seiten zufriedenstellend adaptieren zu können. Allein die Sache, dass die Kinderdarsteller viel zu schnell, viel zu alt werden in dem Produktionsprozess, obwohl die jedes Jahr eine Staffel raushauen. Es ist eben nicht wie, ein schönes Beispiel dafür ist eben diese Rico und Oscar-Serie, die drei Spielfilme, die in Deutschland gedreht worden sind, eine Kinderfilme, die sie innerhalb von 2 Jahren, glaube ich, gedreht haben. Die Kinderdarsteller, die beiden Hauptdarsteller sind kaum gealtert in der Zeit, dass man das halt wirklich kaum anmerkt. Das ging bei Game of Thrones nicht. Also die hätten selbst... Da hat die Gewerkschaft was dagegen, dem Tempo zu drehen. Und selbst wenn alle Bücher vorgelegen hätten, die Pubertät von Rickon, von Bran, von Arya, von Sansa, das hätte man alles niemals... Die sowieso alle älter gemacht worden sind schon für die Verfilmung. Ja. Dann sind wir eigentlich schon in dem Thema, das ich am Schluss noch ansprechen wollte, das mit der Buchverfilmung. Weil wir ja, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, wir haben ja eine absolut einzigartige oder erstmalige Situation, dass man an die Verfilmung von etwas geht, das noch nicht fertig ist. Und ich glaube auch nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass die Bücher alle fertig sind, bis sie soweit sind. Weil ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel anschauen, andere Werke wie der Harry Potter, wurde ja auch zu verfilmen begonnen, bevor noch die letzten Bücher da waren. Aber da konnte man sich irgendwie drauf verlassen, oder ich glaube, das werden sie das so mit J.K. Rowling auch koordiniert haben, dass ja die Bücher rechtzeitig kommen. Und so ging sich das wunderbar aus. Und jetzt haben wir hier diese Situation, dass wir ein sehr massives Werk haben, das verfilmt wurde. Und man, auch wenn Martin super, super verräterisch war und mit den beiden Showrunnern wirklich intim alles verraten hat und ihnen so viel Guidance und gegeben hat wie möglich. Ich glaube nicht, dass das irgendwie menschlich möglich gewesen wäre, oder dass sie hier jetzt genauso scheitern, wie das zu erwarten war. Sie haben am Anfang viel zu viel gebracht und sie haben viel zu viel Müll in diese Serie gebracht. Ich finde schon. Das ist kein Müll. Das ist nein, kein es ist, Müll. Es ist das, was es ausmacht. Aber es willst genau du die, das, aber es ist immer, ich mag das nicht, wenn jemand aus dem Kino kommt und sagt, ja, also der Film war schon gut, aber das Buch war besser. Ich hasse das. Es ist auch sinnlos, zwei verschiedene Werke miteinander zu vergleichen. Ja. Was aber Game of Thrones versucht hat, ist, das Buch, die Bücher so unfassbar nahe zu verfilmen. Und sie haben irrsinnig viel gestrichen, sagt mir Jens immer. Aber trotzdem ist noch so viel Clutter da. Und nur um ein einziges Beispiel zu nennen, in dieser Folge, einer der relevanten Tode oder der gut gezeigten Tode war der vom Grandmaster. Und dieser Grandmaster, den haben wir gesehen mit seinen Prostituierten. Wir haben gesehen, dass er nur so tut, als wäre er alt und gebrechlich. Wir haben ihn grummelnd am Small Council Tisch sitzen auch sehen. Das wieder eine, aber er hatte eine Idee von keine D&D. Funktion. Die ganze, ich habe wirklich jetzt lange darüber nachgedacht, was hatte der für eine Funktion? Und die einzige logische Erklärung, die mir eingefallen ist, das ist, vom Anfang an saß er im Small Council. Und dass ein Grandmaster im Council sitzt, macht irgendwie Sinn. Ja, aber das Small Council bestand ja am Anfang aus Varys, Littlefinger, dem Grandmaster und wer auch immer gerade Hand of the King war. Aber der ist und halt die schon sind länger alle noch, da. Und also der Hand of the King waren alles wichtige Figuren, die der Reihe nach gestorben sind oder im Fall von Tyrion halt geflohen sind. Und ja, er war schon immer da und ich finde auch gut, aber ihm einen Namen zu geben, im Raum zu lassen, man hätte ihn auch einfach als Statist verwenden können. Und das ist das, wo ich sage, da haben sie Zeit hergeschenkt. Jein, und falsch, das hätten sie in einer normalen Adaption nicht gemacht. Wenn sie sehen, der Typ geht da so drauf. Nein, das ist genau der Punkt, weil die Komplexität so hoch ist. Da muss ich, glaube ich, dich bremsen. Weil leider ist Sam erst jetzt in Old Town eingetroffen. Weil die Sache mit den Maestern ist, die repräsentieren genau wie die Faith of the Seven und die Septons den Glauben oder Religion an sich repräsentieren, so wie wir es kennen, die Maester das Wissen und Wissenschaft repräsentieren. Das glaube ich dir, aber das und hat die, das ich hast, mein, die hat Maester überall Purcell nicht transportiert. Die sitzen, doch, haben Nein. sie, aber halt nicht so, du musst das im größeren Bild sehen, weil du hast auch Meister Luwin kennengelernt in Winterfell und Qui-Burn als Sonderfall, dem die Kette entzogen worden ist, weil er eben mit Magie herumexperimentiert, nicht mal das, dass er mit Magie rumexperimentiert hat, sondern mit Leichen. Genau, weil Magie ist eigentlich erlaubt, weil das ist das Kettenglied valyrischer Stahl und das ist ein Ding, was Meister Luwin in Winterfell hatte, weil der eben genau das studiert hat, die Magie. Nur die Magie ist eben zurückgegangen in Westeros, wohl aufgrund der Maester. Und seit der Geburt der Drachen kommt die Magie eben wieder zurück. Und die Maester sind eigentlich die Kaste oder die versuchen, die Magie loszuwerden, um endlich Politik machen zu können. Und die sitzen immer an der Schnittstelle. Die verschicken die Nachrichten über die Raben von A nach B. Das heißt, die ganzen Dark Words, Black Wings Geschichten, das läuft alles über die Maester. Und die haben womöglich genauso eine Machtagenda über sich stehen, wie der High Sparrow durchscheinen hat lassen bei der Religion. Das ist alles gut und schön und alles nachvollziehbar und ich widerspreche da überhaupt nicht. Aber Grandmaster Purcell war eine unnötige Figur. Nein, der hat allen zugeflüstert und womöglich genau so. Er war unterhaltsam und dieser Julian Glover heißt der Schauspieler, war auch extrem gut und ich beschwere mich ja auch nicht darüber, über die Leistung der Person, aber ich beschwere mich darüber und ich habe den jetzt nur als Beispiel genannt. Wir könnten Dutzende solcher Figuren, Dutzende solcher Handlungsstränge durchgehen. Ich habe in meiner Spaß-Review diese komische, nicht ganz Wildlings, aber doch irgendwie Wildlings, diese Stone Crows und was noch alles für unfassbar viele Figuren und Fraktionen eingeführt wurden, die vielleicht im Buch ein bisschen mehr Raum bekommen. Auf jeden Fall kriegen die da mehr Raum. Ja, das ist aber, da bist du die gleiche Parallele wie bei den. Für den Film ist es nicht, für die filmische Umsetzung ist es nicht notwendig. Doch. Man hätte da Abkürzungen nehmen können. Und diese Abkürzungen gibt hätte ja bei man den von Buchlesern Anfang an nehmen. Genau die Fraktion auch, die dann die Kapitel mit den Ironborn überspringt, weil sie meint, die sind langweilig, die will ich nicht lesen. Und das Spannende an den Büchern ist durchaus, dass auch in den Kapiteln Einzelheiten zum Teil wirklich nur in Nebensätzen vorkommen, die eine unfassbare Signifikanz annehmen im späteren Handlungsverlauf. Ja, andere Diskussion. Und die kannst du nicht ist einfach... Schon okay, nee, dass das ist im die Buch gleiche ist. Diskussion. Nein. Aber in den Büchern, es gibt die gleiche Diskussion nur unter Buchlesern, wo es solche gibt, die halt nur das lesen, was ihnen Spaß macht und deswegen das große Bild komplett aus dem Blick verlieren. Und das Gleiche gibt es in den Serien. Wir haben in bei den Recaps, vor allem auf Moviepilot, Jenny kann davon ein Lied eher singen als Simon, der die schlaueren Kommentare kriegt auf negativfilm.de. Weil auf Moviepilot gibt es immer wieder die Leute, die dann sagen, und ja, und diese, vor allem bei den Folgen in der Mitte, wiederholt es sich bei jeder Staffel, die waren alle scheiße und es passiert ja gar nichts und es ist doof. Dann kommt so ein fürchterlicher Racheplot und oder eine brutale Schlacht und ein Gemetzel und alle feiern es ab als die beste Folge aller Zeiten und das ist besser als Kino und man schlägt die Hände vorm Kopf zusammen, weil die Leute was abfeiern, was einfach nur widerlich ist, die Leute sind nicht kritikfähig und man fragt sich, ob die Leute die gleiche Serie oder die gleichen Bücher gelesen haben wie man selbst. Darf ich mal was sagen? Bitte. ich möchte ja nicht den Streit oder die Diskussion unterbrechen. Aber ich glaube, ihr habt irgendwie beide recht. Aber ich finde nicht, dass der Maester jetzt das richtige Beispiel ist. Weil ich finde, also das, was mir an Game of Thrones gefällt, ist ja auch dieses Worldbuilding, was man mit solchen Figuren hat, die eigentlich keinen Sinn ergeben. Das ist zum Beispiel das, oder die keine Funktion haben. Das ist das, was mir in Meereen am meisten fehlt. In Meereen habe ich nie ein Gefühl dafür, wie da die Welt funktioniert, weil die ganze Zeit nur in ihrer kleinen Pyramide sitzen und Grey Worm und Missandei sehr langweilige Charaktere sind im Vergleich zum Maester in King's Landing. Ich finde ihn viel interessanter, immer noch als die beiden, die viel mehr Screentime haben, weil er ein Charakter ist und er ist einfach da und wirkt so, als hätte er es alles miterlebt. Er wieselt sich durch alles durch, von einem König zum nächsten, regelrecht. Und natürlich hat er keinen eigenen Arc, den er irgendwie verfolgt. Er sagt nie irgendwas, was alles umstürzt. Aber er ist natürlich einerseits fürs Worldbuilding relevant, weil man immer, um zu verstehen, was Maester machen, braucht man nicht einen, sondern braucht mehrere, um zu verstehen, wie der eine nicht arbeiten sollte, wie der andere vielleicht arbeiten sollte. Also Maester Aemon ist halt, geht halt ganz anders an seinen Beruf an, sag ich mal ran als Maester Pycelle oder eben Qyburn als das Zerrbild von dem Ganzen. Das finde ich schon wichtig, den möchte ich auf keinesfalls missen, aber ich sehe schon, dass es einige Handlungsstränge gibt manche Handlungsstränge gibt in der Serie, wo viel Erwartungshaltung aufgebaut wird und dann wird das einfach verkürzt. Man könnte sagen, dass es bei Marjorie ähnlich ist. Was ich schlimmer finde, ist so eine Figur wie Kevin Lannister, das hat mich richtig rausgeworfen, dass man ein Small Council Meeting hat in King's Landing, und da saß ich da und ich wusste nicht mehr, wer das ist. Und das ist mir vorher noch nie passiert. Ja. Das finde ich viel schlimmer als so eine Figur, die dir eine Vorstellung dafür gibt, was da für Berufe existieren, wie die gut oder schlecht ausgeübt werden können, wie was die in ihrer Freizeit machen. Natürlich brauchen wir die ganzen Huren-Szenen nicht, da stehen sie auch zu sehr drauf, die Autoren. Aber als Figur ist er so farbenprächtig, dass es die Welt vorstellbar macht. Aber ihn als Meister und die Funktion des Meesters näher zu bringen, das sehe ich ja völlig ein. Aber was ist mit seiner gespielten Gebrechlichkeit? Wie passt die ins Spiel? Weil ob er jetzt echt gebrechlich ist oder nicht gebrechlich ist, spielt überhaupt keine Rolle. Ich glaube, das ist dafür da, damit er unterschätzt wird und damit er immer an diesem Tisch sitzen bleibt. Genau. Ich glaube, das ist er. Er ist einfach, man hat in der ersten Staffel diese Typen von Machtmenschen, die sich im Small Council halten, Varys, der als Master of Whisperers natürlich so agiert, aber in Wirklichkeit natürlich was ganz anderes macht, was Idealistischeres, sag ich mal. Man hat Littlefinger als der mit dem Geld und so weiter. Und dann hat man jemanden wie Pycelle, den es ja wahrscheinlich in jedem Parlament gibt und in jedem Ausschuss im Bundestag, jemand, der sich da irgendwie an diese Macht krallt, indem er niemanden auf die Füße tritt. Und immer so tut, als wäre er einfach nur da. Ne? Der Backbänkler, der immer die Hand hebt, wenn er muss. Genau. Also ja, natürlich ist das nicht relevant für die sechste Staffel, was er da macht. Aber es ist eine schöne Vorstellung davon, was für verschiedene Figurentypen es überhaupt gibt in der Welt. Oh doch, er flüstert ja Tommen ein, durchaus. Also Cersei kommt ja mal in diese einen Szene und er klappert dann so wunderbar durchs Bild, wo sie ihm ja auch die Zeit geben. Aber ich danke, dass du nochmal Margaery erwähnt hast, weil die ist in der Serie nämlich viel besser dargestellt als in den Büchern. Oder sie kriegt da mehr Raum, als sie in den Büchern hat, weil sie da, glaube ich, kein eigenes Kapitel hat, sondern halt immer nur passiv erzählt wird. Und da, das ist so eins der wenigen Beispiele, wo die Serie wirklich einiges besser hinbekommt oder hinbekommen kann als die Bücher. Und deswegen, ich mag diese Antagonisierung zwischen Buch und Verfilmung nicht so sehr, weil jedes Medium seine Stärken ausspielt und auch seine Schwächen eben hat. Und ich glaube, akademisch werden sich noch ganze Generationen an diesen beiden Medien abarbeiten. Und ich glaube, ich genieße die Diskussion zu beiden Medien einfach sehr. Und deswegen kann ich die Fehler, die, oder wenn es überhaupt Fehler sind, von die und die wirklich verzeihen oder akzeptieren, weil sie eben genauso menschlich sind wie die Figuren, über die sie schreiben, sie genauso Fehler haben wie auch ihre Stärken und in die gleichen Fallen tappen. Und eigentlich die Sache ist, die auf die Martin, glaube ich, insgesamt einfach hinaus will, ist uns unserer Menschlichkeit bewusst zu machen, von diesem Ego-Trip runterzukommen und Menschlichkeit an sich zu umarmen. Und ich glaube, das ist eine Sache, zu der und Frieden zu schließen mit der Menschlichkeit, mit seiner, also die eigene gute wie die böse Seite. Nicht das nicht zu antagonisieren, sondern beides zu umarmen, als menschlich zu akzeptieren und zu lieben und nicht nur in sich, sondern auch in anderen. Wow, ja, so. Aber du gestehst mir schon zu, dass ich sage, Staffel 6 war eine filmische Umsetzung von einem fragmentierten Skript und Staffeln 1 bis 4, 1 bis 5 waren eine versuchte, umfassende Buchverfilmung. Also diesen Stilbruch, den wir hier haben, der ist ja genau auf das zurückzuführen. Und wenn man die Bücher am Anfang gehabt hätte, hätte man das, bin ich mir 100% sicher, dass sie es ganz, ganz anders aufgezogen hätten und dem Zuseher ein anderes Erlebnis vermittelt hätten und dass sie es anders geplant hätten. Und da ist es, das ist jetzt so vielfältig, weil sie, glaube ich, nicht wussten, was sie wirklich rausstreichen sollen. Ich glaube, nicht ganz anders, aber lass mal Simon mal was sagen. Bitte. ich finde ja tatsächlich, dass ich dadurch, dass die Bücher jetzt wegfallen und sie selber quasi jetzt das Ding zu Ende bringen, dass das ja eine große Chance ist. Ich finde es gerade auch gut, dass sie vielleicht die ganzen Bücher nicht von Anfang an schon hatten, denn sie können jetzt viel mehr als eigene Variante dastehen. Sie können jetzt dieser ganze Konflikt mit einer werktreuen Umsetzung der Vorlage oder nicht, finde ich ja auch furchtbar. Ich habe eigentlich, das ist auch der Grund, warum ich die Harry Potter Filme furchtbar finde, weil ich zu sehr das Buch geliebt habe und es nicht trennen konnte. Und jetzt bei der Serie hat man diese einzigartige Möglichkeit zu sagen, jetzt sind wir wirklich vollkommen autonome Serienerzählung. Und auch wenn wir die gleiche Geschichte oder also sollte man sozusagen die gleichen fiktionalen Fakten präsentieren werden oder die die meisten gleichen Fakten. Erzählen wir es doch anders und wir erzählen es als Medium-Serie anders. Und das hat man ja schon gemerkt in der Staffel, dass sie jetzt sich viel auf das konzentriert haben, was sie ja sowieso schon von Grund auf eigen reingebracht haben. Eigenes Merkmal, wie erzählt Game of Thrones die Geschichte von Westeros im Vergleich zu den Büchern und versucht haben, das jetzt stärker zu machen. Ihre Stärke ist nämlich die Stringenz und die Reduktion. Es einfach zuzuspitzen, zu verdichten. Ja, jetzt ist es ihre Stärke. Zu sehr dem... Bitte? Jetzt ist es ihre Stärke. Jetzt in der sechsten Staffel. Vorher war es das nicht. Doch, es war sehr stark ihre Stärke. Ja, natürlich war es, weil es schon gar nicht geht. Aber ich finde trotzdem, es ist auch, ich meine, Martin muss auch die gleiche Entwicklung letzten Endes wie die Serie durchmachen. Die Geschichte war von Anfang an schon so komplex, dass ein zufriedenes Ende bedeutet, dass man es zum Ende hin ein bisschen vereinfachen muss oder nicht. Und dann lässt man es komplex. Aber ich glaube, dass das... ich genieße die Serie wirklich einfach sehr stark als eigenes Kind, es hat seine eigene Daseinsberechtigung und diese lästigen Vergleiche mit den Büchern sind letztendlich eigentlich immer nur das gewesen, was sie noch gehindert hat, wirklich als das wahrgenommen zu werden, was sie ist. Und ich finde diesen Fall deswegen auch so unglaublich faszinierend und viel sagen über Mechanismen des Erzählens, genau, und medienspezifisches Erzählen, dass ich mich wirklich drauf freue, die Geschichte zweimal unterschiedlich erzählt zu bekommen. Und genau, ja, und man wird sich nie einigen können, welches besser macht. Genau, es gibt ein Team D&D, es gibt ein Team Martin. Es kommt darauf an, eben, was will ich von dieser Geschichte? Die ist ja so komplex, dass sie ja unterschiedliche Ansatzpunkte dem Leser, dem Zuschauer bietet. Und es gibt das Team beide und keine. Ja, genau, das gibt's auch noch. Und daher glaube ich, dass es sehr, sehr, dass sie da nicht unbedingt, ja, dass sie sie vielleicht an manchen Qualitäten verloren haben, aber weit andere Qualitäten immer noch beibehalten haben, die gerade die letzten beiden mir versprochen haben. Also wenn die letzten Folgen so gut inszeniert werden wie jetzt gerade die letzte Folge, dann bin ich mit allem zufrieden, muss ich sagen. Also ich glaube, ein schönes Bild, was Martin er verwendet zum über Autoren oder um Autoren zu unterscheiden, welche Typen es gibt, sind die einen, die eher Architekten sind und die eher Gärtner sind. Und ja, Martin ist halt eher der Gärtner, der halt auf Umwege dann kommt, aber die Grundarchitektur seiner Geschichte, wie sie ausgeht, kennt er schon seit 20 Jahren. Also die ändert sich zwar in Details vielleicht und nach einer Aussage kann es auch sein, dass es eine größere Änderung noch gibt, die er eben als Gärtner auf dem Weg zum Finale, was er sich eigentlich architektonisch zurechtgelegt hat, gefunden hat, dass er davon abweicht und auf ein leicht verändertes Ziel zusteuert. Aber die Grundarchitektur haben die Serie und die Bücher gemeinsam. Der Unterschied ist eben, dass Martin viel mehr Nebenstrecken abgeklappert hat in den Büchern und dadurch die Sache halt komplexer und grauer gestaltet hat, als es die in ihrer Schwarz-Weiß-Zeichnung vor allem jetzt seit der 6. und noch stärker so wahrscheinlich in der 7. und 8. Machen werden. Ja, gut, aber, das gibt aber das Medium Serie einfach nicht her. Also speziell nur, wenn du auf 73 Folgen planst, ne? Weil ich meine, natürlich könnte man auch die Geschichte wesentlich komplexer machen, nur das hätte sich HBO nicht einmal die leisten können, das auf 20 Stunden pro Staffel auszudehnen. Das hätte wahrscheinlich immer noch nicht gereicht. Hätte immer noch nicht gereicht, ja. Also ich meine, möglich ist es, aber es ist nicht, es passt einfach nicht zum Genre. Und wir wissen ja, wie viel Information auf einer Buchseite sein kann. Und wenn wir uns dann eine Drehbuchseite anschauen, allein schon wie viel wenig Zeichen eigentlich auf einer Drehbuchseite nur Platz finden können, damit diese Seite dieser Daumenregel eine Seite eine Minute oder so halbwegs entsprechen kann, ja, das ist einfach nicht machbar. Und jetzt finde ich es halt ein bisschen schade. Ich habe halt selber immer in unserem Podcast, Jens, immer gefragt, wie ist denn das im Buch? Wie ist das dort gelöst? Und weil es mich halt ein bisschen interessiert hat und weil ich ja auch in die Serie mehr verstehen wollte. Und weil es in der Serie halt einfach, wie heißt es immer so schön, Show, Don't Tell. Und Game of Thrones hat sehr viel gezeigt und nicht notwendigerweise erzählt. Und dadurch war es ja auch, und das mag ich ja auch, und deswegen habe ich es mir auch zweimal angeschaut, weil es eben spannend war, komplex war, umfassend war, gut inszeniert, gut gespielt von 90% des Casts. Und ich finde irgendwie eigentlich ein bisschen schade, dass ich mich mit den Büchern so viel beschäftigt habe, weil ich dich immer gefragt habe. Und ich finde es eben auch schade, dass die Bücher dieser nicht umschiffbare Monolith waren am Anfang, der einfach da waren, und dieser Buch-Fangemeinde musste man irgendwie entgegenkommen. Weil, wenn wir uns ehrlich sind, hätte man sehr viel streichen können am Anfang. Und ich glaube, es wird, nachdem Game of Thrones zu Ende ist, wird es einen, ich möchte nicht sagen Director's Cut, ich möchte es, vielleicht mache ich es sogar selber, einen Harry-Cut geben. und das wird dann in 15 Stunden erledigt sein. Ja, also das werden unzählige Pro-Seminare an Unis werden. Du hast eine schöne, stringente Geschichte, wo du halt vielleicht ein, zwei Sachen irgendwie zusätzlich noch einblenden musst oder so, vielleicht hier. Aber nein, im Großen und Ganzen glaube ich, dass man das in einer sehr kurzen Zeit erzählen kann. Und ich freue mich auf die, ich finde jetzt die Aufteilung in 7 und 6 Folgen halt ein bisschen merkwürdig, aber ich meine, die Erklärung ist ja, dass sie größere Sets bauen, längere Folgen machen und dadurch das Budget einfach aufbrauchen und die Ressourcen einfach aufbrauchen, die sowohl die zeitlichen Ressourcen als auch tatsächlich das Budget. Das heißt, das macht ja Sinn, auch wenn das jetzt ein bisschen mühsam wird. Wir warten jetzt ein Jahr, dann sehen wir es nur 7 Folgen, sind nicht einmal 2 Monate wieder durch. Und dann warten wir entweder bis Oktober, aber höchstwahrscheinlich wieder bis April. Und dann sehen wir noch einmal, dann sehen wir noch einmal 6 Folgen. Also, ich würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr wieder zusammenfinden in dieser Runde. Und dann schauen, erstens, welche unserer Tipps aufgegangen sind oder noch leben. Und dann noch weiter drüber reden, wie haben uns jetzt diese 7 Folgen gefallen, weil ich glaube, da wird jetzt wirklich großes Kino noch einmal auf uns zukommen und dann vielleicht 7-mal und nicht nur 2 oder 3-mal, wie wir es jetzt pro Folge hatten. Ja, danke, dass ihr da wart. Jenny, weiterhin bitte großartige Texte bei Moviepilot schreiben. Na, gerne. Macht sie sowieso. Genau. Simon, machst du außer Game of Thrones noch andere Serien? Begleitest du noch andere Serien eigentlich? Und wenn nein, warum nicht? Nein, warum nicht? Weil mich das viel zu... Gut, vielleicht kostet Game of Thrones aber viel zu viel Zeit, aber weil ich mich tatsächlich mehr jetzt akademisch mit den Serien beschäftige, ich will als über negativ. Aber ja. Ich müsste mehr machen, als ich es dann eigentlich mache. Und, ich mache mir zu viel Arbeit. Der Jens ist ja, übernachtet ja de facto auf der Fußmatte von Netflix und hofft, seine Projekte verkaufen zu können. Vielleicht wird das einmal was. Und was mit Amazon? Die sind doch jetzt auch in the game. Genau. Ja, auch eine gute Adresse. Aber ich glaube, ich schlafe noch länger auf Fußmatten. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich möchte mich auch bedanken bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die erstens rund, dass sie den Podcast überhaupt anklicken. Es gibt ja ziemlich viel Konkurrenz da draußen, aber ich glaube, wir haben doch ein bisschen was Eigenständiges auch eingebracht. Und auch vielen Dank für das Mitdiskutieren. Und auch für die Einsendungen zuletzt für das Gewinnspiel und das Feedback, das ja zu einem sehr, sehr großen Teil A, sehr qualitativ hochwertig war und auch sehr positiv, überraschend positiv war. Und ihr seid herzlich eingeladen, jetzt noch weiter zu diskutieren. Und je mehr Kommentare und Feedback wir jetzt noch kriegen, dann könnte es sein, dass wir noch eine Bonus-Episode einschieben, der Olaf und ich. Und dann über euer Feedback, über eure Theorien nochmal reden. Und das könnt ihr tun auf Facebook, auf Twitter oder hier unter dem Artikel als Kommentar. Und an euch drei nochmal herzlichen Dank. Bitte. Und an den Olaf, gute Besserung. Und der Jens hat sich irgendein valyrisches Schlusswort oder sowas. Gibt es irgendeine Verabschiedung, die du machen möchtest? Ich lasse dir das letzte Wort. Valamorgulis? Summer is coming. Summer is here. Ja.